Der Bücherschwank mit Flusskiesel und Podcasten. Nach dir. Das ist, keine Ahnung, die 5. Folge. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben 4 Bücher. Ich muss mal eben mein Handy ausschalten. Des Bücherschwanks. Nach einer ganz... Beim letzten Mal hast du gesagt, nach einem Sabbatical. Das fand ich auch schön. Habe ich mir gemerkt. Ach, jetzt ein 2-jähriges Sabbatical, aber vielleicht... Vielleicht steigert man das irgendwann. Sind wir wieder da mit einem neuen Büchlein? Stimmt gar nicht, aber mit einem Buch, was wir neu gelesen haben. Das macht auch keinen großartigen Sinn, aber ist jetzt auch schon 10 Jahre alt. Wir haben gelesen Auf die sanfte Tour von Castle Freeman. Genau. Den Nachfolger des hochgelobten Romans Männer mit Erfahrung, was ich auch nicht gelesen habe. Nee, aber ich habe überlegt, ob ich mir den nicht... auch noch mal so. Aber wir werden ja gleich sehen, ob es sich lohnen würde, wenn wir das Buch besprechen. Läuft schon? Er läuft, ja, die Aufnahme läuft, ist alles gut. Ja. Oder? Schön, dass wir uns treu gehalten haben, liebe Literaturinteressierten. Ja, also es hat ein schönes Cover, fangen wir mal damit an. Es hat eigentlich ein schönes Cover, ein Cowboy-gestiefelter Mittelalter-Mensch. Mhm. In Lederjacke sitzt in einem kargen Zimmer mit doppelt schöner Aussicht. Mhm. Er kippelt. Er kippelt, ja. Er sitzt auf seinem Stuhl, also ein Schuh ist so auf der, den hat er so auf dem Tisch, an den Tisch abgestützt und kippelt so ein bisschen. Und die Schriftart Auf die sanfte Tour ist in so einer, also ich würde es mal so als eine abgemilderte Western-Schrift. Ja, also eckig an den Rändern, hat immer so kleine Spitzen immer in der Mitte der Buchstaben. Es gibt keine Mitteilung zu dem Foto. Ja, stimmt. Und auch hinter, oder? Autorenfoto von Jane Lindholm. Nee, das ist das Foto von... Autorenfoto, okay, das ist falsch. Das ist in dem Klappen, im Umschlag, der das von dem Castle Freeman, das Foto. Genau. Umschlag, Hauptmann und Kompanie Zürich. James Walker ist auch nicht der Autor. Keine Ahnung, vielleicht ist es James Walker, Copyright. Travel Only Images. Ja, das sieht so danach aus, als ob der das... Ja, ich meine, passt schon zur Geschichte, kommen wir gleich zu. Ich glaube, auf der Hinterseite hast du nochmal die Umgebung, die du auch aus dem Fenster siehst. Mhm. Also es hat eine gewisse... Es ist bei Nagel und Kimchi. Kimchi. In der Schweiz sitzen die, glaube ich. Nein, in München. Also schon ein bisschen stylisch. Mhm. Was ich immer schwierig finde, wenn Leute, die an dem Buch beteiligt sind oder sozusagen hinten zitiert werden. Und das wird zitiert Christian Brückner, also die Stimme von Robert De Niro, der auch das Hörbuch zu diesem Buch gemacht hat. Ja. Mhm. Mit Freeman findet im Mix von Western Laconie und Hardboiled. Hardboiled, was ist denn Hardboiled? Da frage ich mich auch gerade, was ist das? Klingt wie eine Techno-Variante, aber das ist wohl nicht gemeint. Im Deutschen schwierig, im Englischen gibt es das wahrscheinlich. Es gibt es bei Murakami, nicht? Hardboiled Wonderland, irgendwas auf der Suche mit irgendwas. Also ein Schinken von ihm kommt auch Hardboiled vor. Einen unalten Ton findet er von gelassener Coolness zu meinem großen Vorlesevergnügen. Mhm. Also das hat er schon, also das Buch wurde eingelesen, sozusagen zeitgleich mit der Veröffentlichung des eigentlichen Buches, sodass halt der Vorleser hier schon wieder zitiert werden kann. Der Rücken ist, ist das hellgrün? Ich bin ja ein bisschen farbfehlsichtig. Der Buchrücken fand ich, tatsächlich hatte ich ja ein Problem, das Buch in meinem Bücherregal wiederzufinden, weil ich nur noch das Cover im Kopf hatte, was ja ein bisschen dunkler ist. Ja. Und dann mit diesem Grün, ich habe echt gedacht, ich habe das doch ins Bücherregal gestellt, extra damit ich es nicht verbasele irgendwo, damit ich es in dem Bücherschrank wiederfinde. Und dann habe ich es nicht wiedergefunden, habe die ganze Wohnung abgesucht und irgendwann bin ich dann halt die Bücherregale Boden für Boden abgegangen und habe wirklich jedes Buch angeguckt und dann war es natürlich dann da, wo ich es hingestellt hatte. Aber ich hatte es halt immer übersehen, weil halt das so anders aussieht. Ich habe meine Bücher im Bücherschrank auch nach dem Buchstaben geordnet, also nach dem Alphabet. Ich habe noch gar nicht geordnet, habe ich mal vor, irgendwann mal zu sortieren. Ich weiß irgendwie ist das auch pedantisch, aber es hilft einem dann doch. Ja, stimmt. Also, hast du angefangen habe ich mit nach Farben, schön eine weiße Reihe und keine Ahnung was, aber du findest deine Bücher nie wieder. Ja. Hast du das nach Autor oder nach Titel? Nach Autor. Mhm. Liesbuch habe ich gefunden. Bei Cash und Raus habe ich im Vorgespräch, wir führen mittlerweile auch schon Vorgespräche. Ja, wir professionalisieren uns langsam, bald monetarisieren wir uns. Ja, und wir schalten dann das Mikrofon an, wenn wir sagen, wie sieht es denn aus, wie ist die Optik denn? Ich habe hier oben schon hier, eine Macke drin, okay. Bei Cash und Raus in Düsseldorf, das ist ein Bücherladen für Bücher aus Haushaltsauflösungen, weil die Leute das abgeben oder weil sie gestorben sind. Also man fragt dann auch nicht danach, so nach dem Motto. Hat das gerade gelesen? Ist ja nicht weitergekommen. Und dann genau. War es so das. Zum Lesezeichen. Das ist immer so ein Abdruck. Oh. Und das ist einfach ein schöner Bücherladen, weil ich im Grunde kein Verhältnis mehr habe, will ich zu diesen industriellen Bücherläden, wenn man die so nennen möchte, die es in Düsseldorf fast nur noch gibt und sowas, wo man denkt, ja, ihr habt jetzt irgendwie so die Spiegel-Bestsellerlisten rauf und runter und keine Ahnung was. Und Spielzeug. Spielzeug und Kaffee irgendwo, dass man sich ja noch einen Kaffee trinken kann und irgendwelche Reiselektüre. Und ich bin mittlerweile schon jahrelang nicht mehr drin gewesen, muss ich sagen. Ja. Also ich habe mir das Buch dann, also nachdem Carsten das vorgeschlagen hat, bei mir gegenüber, nebenan in der, nicht gegenüber, nebenan, um die Ecke, in der Buchhandlung Flummi gekauft. Eine kleine. Hast du richtig Geld ausgegeben? Ja, habe ich das richtig, genau. Habe ich da bestellt und dann auch, ich kaufe meine Bücher fast nur da, einfach auch um den stationären kleinen Buchhandel zu unterstützen. Und das ist auch eine super kleine, sehr sympathische, kleine Buchhandlung, so, und eine sehr sympathische Buchhändlerin und ja. So sollte es laufen, könnte man vielleicht sagen, ja. Ich bin gerne bei Booklooker bei solchen Sachen noch und sowas, weil es diese Sachen ja dann auch immer sehr oft sehr günstig dann irgendwie so gibt. Und habe aber jetzt keinen persönlichen Draht jetzt zu irgendeiner speziellen Buchhandlung. Aber ich kaufe jetzt auch nicht bei Amazon, also von daher. Außer wenn es irgendwelche englische Sachen gibt. Und so weiter und so fort. So, also, das ganze Buch ist, ich habe den Titel eben vorgelesen, aber das war, glaube ich, in der Sprechprobe. All That I Have. Steerforth Press Hanover NH, weiß nicht, was es ist. North. Oder ist es New Hampshire? New Hampshire, könnte sein. Lebt er dort? Texas, San Antonio, Texas. Chicago, Columbia Universität, Korrektor. Er ist Korrektor. Korrektor, ich dachte, er ist Korrektor, aber ein Korrektor. Redakteur, Lektor, Korrektor und Lektor. Das sind zwei Berufe, Autor und Titel. Ja, ja, der Lektor kümmert sich um den Inhalt und der Korrektor tatsächlich um Grammatik. Orthographie und Grammatik. Ah. Mein lieber Schwiegervater hat viele Jahre als Korrektor gearbeitet. Der ist ja eigentlich Setzermeister und hat dann aber dann lange Zeit. Deswegen wir kein gemeinsames Buch machen konnten. Ein richtig vernünftig gewohntes Buch machen wolltest. Und das kostet ja wieder schnell Geld. Ja, ja, die sind Druck und Bindung CPI-Books. Das sind außer ja, was es nicht alle gibt. Ja, gut. Nagel und Kimsche im Karl-Hanser-Verlag. Also da sind wir dann. So, meine Ausgabe ist von 2017. Und es geht im Großen und Ganzen um eine, ja, ist es eine Western-Geschichte, eine aktuelle? Nicht unbedingt, kann man nicht sagen. Nee, Western nicht. Es hat natürlich, dadurch, dass es in Texas, spielt es auch in Texas? Habe ich vergessen. In Vermont, ja. In Vermont ist das dort die Ecke dort, ne? Auf jeden Fall hat es natürlich so einen Western Touch, weil es ja um einen Sheriff geht. Ja, genau. So, ne? Aber sonst ist es, sehe ich es nicht als Western-Geschichte. Es hat, es ist halt eine Krimi-Geschichte. Aber man ist auch weit, weit draußen. Der Sheriff ist noch, es wird auch erzählt, was der Sheriff so tut. Also, wir können die Handlung ja mal umreißen. Ja, genau. Die Russen fallen sozusagen in Vermont ein. Haben dort ein teures Anwesen gekauft und so, wird auch schön beschrieben, sich so hingebastelt, wie sie es dann haben wollen, was eigentlich mit der Umgebung und so weiter und so fort nicht mehr was zu tun hat, was niemand so machen würde und was dann auch auffällt. Dann wird in dieses Haus eingebrochen, es wird etwas gestohlen und die Russen setzen Leute an, den Einbrecher zu fangen, und der Sheriff bemüht sich sozusagen, eine Ordnung reinzubringen. Ja. Also er erzählt, wie er eigentlich den Sheriff-Beruf auffasst, wie, womit ein Sheriff heutzutage, womit er mit rechnen muss, wie er sich aufstellen muss, und der muss ja wiedergewählt werden und so weiter und so fort. Aber eben dieses, das ist so diese, es wird dann ein starker Gegensatz aufgemacht, immer zwischen dem, wie aktuelle, moderne Polizeiarbeit ist und wie es dann eigentlich ein Sheriff tun würde. Er zitiert ständig seinen Vorgänger, der ihn auch dahin geholt hat. Ich glaube, unser Sheriff, wie heißt er? Aber er hat einen Namen. Habe ich jetzt vergessen? Sheriff Wing. Genau, Sheriff Wing war vorher bei der Highway Patrol oder irgendwie sowas, ne? Also bei der State Police oder was? Ja, genau. Also bei der Polizeibehörde, richtig. Und der Sheriff hat ihn dann aber quasi dahin geholt als Deputy. Und von ihm hat er dann das von der Pike auf gelernt. Und im Prinzip, und das wird immer wieder gesagt, das Wichtigste, was ein Sheriff tun muss, ist nichts. Nichts tun. Dann passiert der Rest von alleine. Ja. Hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen was tun, mit Leuten reden, aber letztendlich geht es nur darum, den Leuten das Gefühl zu geben, alles ist in Ordnung, und der Rest regelt sich von alleine, ohne dass er da drin groß drin rumfuhrwerkt. Das funktioniert in diesem Fall mit den Russen nicht mehr so ganz so gut. Er weiß ja auch, also der Sheriff Ring weiß auch, wer der Einbrecher ist. Das ist so ein junger Bursche, der auch immer nur Schwierigkeiten macht, der von den Leuten so ein bisschen bemitleidet, aber wird, weil irgendwie sein Vater im Irak gefallen ist oder so. Das ist immer, gibt so eine ganz traurige Erinnerung an so die Beerdigung von dem Vater. Dann war der kleine Junge ganz traurig da allein und verloren in seinem Anzug. Aber letztendlich ist dieser Typ, der ist jetzt ein junger Mann und der ist dümmer als ein Brot, baut nur Scheiße und rafft auch nicht, dass er in Lebensgefahr ist, weil diese er Russen. So doof. Ja. Er hat einen Blick drauf, der scheinbar auch wirklich so strunzdumm ist. Ja. Also es gibt eine Fotografin, die dann einen Kalender mit ihm macht. Ja. Und das Tolle soll wohl sein und sowas, er sieht auf jedem Bild eigentlich strunzdumm auf. Also eigentlich ist er ein hübscher Mensch in unterschiedlichen Kleidungen, keine Ahnung was. Und sie sieht da irgendeinen, so einen inneren Ausdruck und so. Und er sieht das eigenes. Ja. Also eigentlich ist er nur strunzdumm. Ja, und im Prinzip versucht jetzt Sheriff Wing zu verhindern, dass die Russen den Burschen umbringen. Ne? Er möchte natürlich auch schon gerne gucken, ob er diesen Tresor findet. Ich weiß gar nicht, taucht er hinterher noch wieder auf? Ich glaube ja, ne? Aber das ist auch gar nicht so wichtig, ne? Also das Wichtige ist, eigentlich geht es irgendwie nur um den Sheriff, wie er da so sein Ding macht, und um den trockenen Humor dabei. Also du hast gelacht. Ich habe relativ viel gelacht. Ich fand die Witze ganz gut. Ich habe gar nicht gelacht. Also, vielleicht ist das auch mein mangelndes Humorverständnis und sowas. Aber ich fand es sympathisch. Ich weiß nicht, ob es einen Begriff dafür gibt. Also es gab damals, es ist so einsam im Sattel, seitdem das Pferd tot ist, von Selim Özdoğan. Und das, fand ich, war so eine Art Road-Movie. Also er hat so eine kleine Odyssee, seine Freundin hat sich von ihm getrennt, glaube ich. Wir haben eben darüber gesprochen, dass ich mich schwer erinnern kann an irgendwelche Bücher. Da weiß ich noch das habe ich aber auch vor 20 Jahren gelesen. Und fand den Ton hübsch. Das Ding ist auch noch mal im Bücherschrank, obwohl man immer so denkt, ob man es nochmal liest, weiß ich nicht, aber es hat ein hübsches Cover und der Titel ist lustig und sowas. Mhm. Manchmal bleiben halt Bücher halt wegen solchen Sachen auf dem Bücherschrank. Ja, ja. Und da dachte ich, das ist ein ganz gutes Roadmovie, was natürlich als Buch, was natürlich auch eben so Quatsch ist, weil Roadmovie steckt ja Movie schon drin und sowas. Aber ich habe es mir auch so ein bisschen, auf die sanfte Tour, wie ein bisschen wie ein Film vorgestellt und sowas. Mhm. Ne? Also es hat eigentlich ein gewisses Tempo, das wird beibehalten, es gibt neue Situationen, aber dann fährt man halt dahin. Mhm. Eine Fahrt dauert jetzt nicht so lange und sowas, aber dann gibt es halt einen Schnitt und dann ist man halt da und so weiter und so fort. Und auch der Ablauf der einzelnen Situationen, die geschildert werden, das ist also vom Tempo immer das Gleiche. Mhm. Und der Sheriff wird ja auch nicht überrumpelt. Nee. Es wird nicht gesagt, so, jetzt bist du aber zu langsam. Jetzt gibt's hier, jetzt nutzen deine Gegner oder wer auch immer es aus, dass du eigentlich immer im Hintertreffen bist, im Wissen, dass du im Hintertreffen bist. Nee, es passt eigentlich. Ja. Alles ganz gut. Und am Ende, er wusste, am Ende steht er da und wird sagen, ja. Ja. Und so steht er am Ende eigentlich auch da. Das, sagt, das Einzige, wo er mal in die Bredouille kommt, ist, als er mitkriegt, dass seine Frau ihn mit dem Typen, also mit dem Einbrecher, dem Strunzdummen, betrügt. Ja. Gibt es mal so einen kurzen, sag ich mal, Ausschlag nach unten, so, ne, dass er dann auch mal fertig ist, aber er fängt sich dann auch relativ schnell wieder. Und ja. Ja, den Humor, ich finde einfach diese trockenen Sprüche einfach, ne? Das ist halt so diese knorrigen Typen. Das ist, das finde ich unterhaltsam. Es ist jetzt auch nicht die große, da ist jetzt nicht, da wird einem nicht die Welt erklärt. Aber halt so eins, da musste ich lachen, so, ja, die haben halt irgendwie einen da sitzen, so ein, der ist noch nicht mehr Hilfs-Sheriff, sondern einen Angestellten, der da immer am Funkgerät sitzt. Müssen ja auch irgendwie Tag und Nacht muss da ja einer sitzen. Und dann beschreibt er das kurz, ja, das Funkgerät, das knarzt und fiebt irgendwie, weil es ist ein altes Funkgerät aus Armeebeständen, aus der Armee von George Washington. So ein Gag, ne? Diese ja. Witze, so, der macht ja ständig solche lockeren Sprüche. Und das fand ich ganz sehr unterhaltsam. Das hat mir Spaß gemacht. Ich fand, das hat auch ein bisschen getragen. Weil dadurch, dass ja eigentlich nichts passiert, naja gut, es passiert schon was, ne? Die Sache mit dem, wo die Russen dann die Freundin vom Einbrecher überfallen wollen und sie. Ja. Die mit der Schrotflinte und ihrem riesigen Hund verjagt, der dann irgendwie erstmal denen ein paar Finger abbeißt oder sowas. Ja, aber so actiongeladen ist es ja nicht. Ich finde es gut, dass keiner umgebracht wird. Es ist mal schön, Krimi ohne Mord. Finde ich mal ganz gut. Muss ja nicht immer Leute umgebracht werden. Ja, die Sachen sind auch oftmals ausgelutscht, ne? Ja. Natürlich, wenn du irgendwelche. Ich hatte das bei Chuck, einer schönen Serie, hab die selber sehr genossen und keine Ahnung was, und hatte, bis ich sie mal mit meiner Frau gesehen habe und sie dann zur letzten Staffel meinte, ach, immer dasselbe, ne? Also irgendwann muss halt von den sympathischen Leuten eben so einer umgedreht werden und der ist halt auf einmal der und dann denkst du, ja, ja, stimmt eigentlich. Mhm. Also die Elemente, die Autoren dann bei Filmen dann teilweise anwenden, tauchen sehr oft wieder auf. Das hatte ich auch bei, ist interessant zu sehen, wo kaum einer dann wahrscheinlich drauf kommt. Das gibt bei House, das guckt ja keiner mehr so richtig, aber ich hatte es bei House, komischerweise, weil ich das zeitgleich gesehen habe, bei House gibt es Folgen, die sind fast identisch mit Quincy. Ah, okay. Wo auch Krankheiten analysiert werden und falsche Fährte und keine Ahnung. Eins zu eins so nach dem Motto, und dann denkst du so, so also, kann man es machen. Ja. Dann kann sich Quincy nochmal komplett, wer guckt sich dann noch Quincy an, daran irgendwie, sagt auch keiner. Also nirgendwo in irgendwelchen Fernsehzeitschriften da hat einer so nach dem Motto, naja, also diese Ärzte-Serie, die ist halt irgendwie so doch stark abgekupfert an der und der. Ja, ich musste so ein bisschen an, ach Gott, wie heißt die Serie? Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Gleich Longmire. Die spielt halt auch irgendwo JWD in Amerika und dann Longmire ist halt der Sheriff, ne? Ist auch so dieser ruhige, schweigsame Typ, wobei der Humor fehlt ein bisschen dann. Da musste ich so ein bisschen dran denken. Da habe ich ja nicht viele Episoden von gesehen. Die Katie Sackhoff aus Battlestar Galactica spielt da mit, deswegen habe ich da mal reingeguckt. Ja. Ich finde die eigentlich immer noch ganz ziemlich klasse. Das Buch ist auch erfreulich kurz, ne? Schau mal, wie viele Seiten sind es? 186 Seiten. Das hat man auch mal so schnell weggeatmet. Ich glaube, wenn es dicker, wenn es länger gewesen wäre, dann wäre es irgendwann mal langweilig geworden. Also man sieht, weil man sieht ja eigentlich die ganze Zeit dem Sheriff dabei zu, wie er wartet. Also für mich, also ich fand es nicht langweilig. Also manche Bücher sind ja irgendwie so nach zwei, drei Seiten denkst du schon so, um Gottes Willen. Das hatte ich bei, ich mache jetzt immer auf Vergleiche. wegen dem Düsselblock hatte ich Düsseldorfer Literatur mal kurz angeguckt und sowas, was halt also aber alles schwierig ist. Und da gibt es von Horst Eckert, Königsallee. Es gibt auch ein anderes Königsallee, das ist Literatur, und von Horst Eckert, das ist eigentlich nicht so Literatur und sowas, wo halt irgendwie so geschrieben wird, irgendeine Frau hat ein Höschen an und keine Ahnung was, und so stark angezogen, dass man steht, wie das da steht, die Möse sieht nach dem Motto, oder die abgedruckten, keine Ahnung was, oder die Konturen davon und keine Ahnung was. Und du sitzt davor und sagst, soll das jetzt mich als Leser provozieren? Mhm. Soll das die Figur charakterisieren? Und da ist mir dann aufgefallen, beides interessiert mich nicht. Ja. Mhm. Also beides finde ich nicht, würde ich nicht als gelungen finden und sowas, und habe das Buch zugeklappt und gesagt, nö. Mhm. Also da rennt der Autor in eine Richtung, wo ich sage, also funktioniert beides nicht. Und wenn das auch nur so eine Darstellung da drin ist, traue ich dir auch nichts mehr zu. Und dann, ich habe noch so viele andere Bücher, die ich dann lesen möchte und sowas. Und dann muss ich den Regionalquark dann auch nicht unbedingt alles lesen. Mhm. Ich fand es nicht... Also das war so ein Buch halt... Deswegen kam ich mit den Buchhandlungen drauf. Wie früher war. Man stöbert rum, man hat ein Buch und sagt auf einmal, erst kommt man über das Cover und dann guckt man hinterher und sagt, oh, das könnte was sein und sowas. Mhm. Ne? Und hat aber dann eigentlich nur das Ding mit dem Cover. So, ne? Aber dann habe ich dann doch 1,50 habe ich glaube ich ein. Ja, hier steht 1,50 ausradiert. Ja, und dann gucke ich bei Perlentaucher und sowas, wie sind die Kritiken, weil oftmals stößt man manchmal auf Kritik, wo man sagt, ja, also ich hätte auch irgendwo ein Buch mitgenommen, Das Nest, irgendwie ein Bestseller, keine Ahnung was, und Dennis Scheck findet das toll. Und kommt mir so bekannt vor, also gelesen habe ich es nicht, aber... Hat einen hohen Vorschuss bekommen, also irgendwie so einen 6-stelligen Vorschuss und wird verfilmt jetzt auch und bla und blub und... von Dennis Scheck gelobt und naja, ein Euro hat es glaube ich gekostet, nimmst du mal mit, und auf Perlentaucher steht halt in irgendeiner Kritik steht halt drin, naja, ist schon ein bisschen so, die Autorin hat wie heißt denn das nochmal, Storytelling studiert, Creative Writing studiert, und man merkt das so, und ich so ich glaube Creative Writing, da bin ich immer raus. Reif irgendwas, mache ich in die Shownotes, hatte ich gelesen, war ein temporeicher deutscher Roman, und am Ende dachte ich aber, ja, Creative Writing, es hat kein Ziel, es hat keine Message, es hat nichts, und dann komme ich wieder zurück, habe ich bei diesem Buch was übersehen, habe ich die religiöse Komponente übersehen, es fängt an, deswegen hatte ich es eben nochmal vorgelesen, mit Lukas 15, 29 bis 31, also die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo sich der zu Hause gebliebene Sohn des Vaters beschwert. Mein Bruder ist doch, hat alles hier stehen und liegen lassen, kommt wieder, kriegt eine große Party, während ich hier Acker und keine Ahnung was und krieg nichts. Auf deine Frage, ob du was Religiöses übersehen hast, würde ich sagen, nein. Ich habe jetzt keinen... Also klar, das ist, passt natürlich dazu, würde ich jetzt mal so sagen, Sheryl Wing macht alles richtig, der andere bumst seine Frau, bricht einen Beklauten. Der Junge bumst seine Frau, okay, das passt jetzt nicht in Gott, Jesus. Ne? Aber so, der ist natürlich dann der verlorene Sohn, ne? Und er ist der Rechtschaffende, aber letztendlich... Die Geschichte gibt ja nicht her, warum der Sheriff den Einbrecher wohlwollend behandelt. Nee, doch, weil er ihn eigentlich kennt und weil er weiß, dass das jetzt kein schlechter Mensch ist. Der ist halt einfach nur doof. Das erklärt er schon so, und auch irgendwie, er fühlt sich so ein bisschen für ihn verantwortlich, glaube ich, weil er ja damals so als Waisenkind da so traurig da stand. So, Das kennt man auch eigentlich so ein bisschen, ne? Also wenn man Leute länger kennt und die drehen auf einmal so ein bisschen am Rad, sagt man ja gerne noch irgendwie so von wegen, ja. Ja, ja. Ja, das schwer. Ich will nicht das Kreuz über ihn brechen, wie es dann heißt und sowas, aber ist gerade scheiße, das würde ich nicht abstreiten. Der Roman fing für mich eigentlich richtig an, fand ich, als der Einbrecher, ich weiß gar nicht, wie er heißt, bei ihm auf der Rückbank sitzt. Stimmt. Das war mal eine schöne Überraschung. Ich guck mal, ob ich gleich den... Crystal ist die Freundin. Ja, Sean. Sean ist der Einbrecher, Crystal ist seine Freundin. Eigentlich eine Szene kennt man aus irgendwelchen Filmen, ne? Keine Ahnung was. Dass aber irgendein Bösewicht dann hinten auf der Rückbank sitzt und den Fahrer erschreckt. Aber in diesem Fall war es dann Sean. Genau. Oder das hat es auf einmal. Wobei ich muss auch zugeben, ich habe zwischendurch auch reingehört in das Hörspiel gelesen von Christian Brückner. Weil ich das Buch zweimal irgendwie so angelesen habe. Einmal bis Seite 80, einmal bis Seite 40. Und dann nochmal von vorne anfangen musste. Und dann habe ich dem Hörbuch eine Chance gegeben. Und dann irgendwann wieder ins Lesen gewechselt. Mhm. Was sich schön ergänzt. Also ich meine, ist natürlich auch komplett gelesen von Christian Brückner. Also bei Christian Brückner erwartet man immer eigentlich das Fiese. Durch Robert De Niro so ein bisschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so diese schnoddrigere Art, so diese Stimme, dass das ganz gut zu dem Buch passt, ne? Ja. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Stimme, die passt. Mhm. Also es gibt da auch Hörbücher, kann man nicht anhören, weil die Stimme nicht passt und so. Ne? Das passt schon. Man erwartet halt, dass es das Schlimme, wenn jemand so auf einen einzelnen Charakter immer so fixiert ist, eigentlich noch das, den Schritt, den es halt in dem Buch nicht gibt. Es wird nicht ganz gewalttätig oder das Böse bricht nicht sonst wie herein. Es sind ein paar Sachen drin, die auch in Amerika ganz normal sind, also also so gesehen werden. Ich weiß gar nicht mehr, wo das drin vorkam, an welcher Stelle, aber meine Schwiegermutter hat ja in Amerika gelebt, beziehungsweise hat dann auch eine Butze mit ihrem Mann, der Amerikaner ist, aus, die hören das jetzt nicht, keine Ahnung, aus irgendeiner Sowjetrepublik, ich komme nicht mehr drauf. Aber der sagt, also er ist eigentlich so auch eine Art von Russe, Sowjetbürger war er zumindest so. Und der sagte mir auch, er wird vieles machen im Leben, aber Geschäfte mit Russen niemals. Das kommt ja auch so ein bisschen vor. Das ist in Deutschland mir nicht geläufig gewesen und sowas. Mhm. Aber er sagte mir gleich das und sowas. Also um Gottes Willen, niemals Geschäfte mit Russen machen. Ja gut, ich nehme mal an, das ist... wird auch mal angerissen. Ja, also, dieses... Ich dann dachte, ja, das ist in Amerika dann doch schon... Ja, die haben das ja auch schon kultiviert, ne, mit ihren Kommunisten, Angst und so weiter. Und gleichzeitig waren sie ja weit weg davon. Ja. Vielleicht deswegen, weil sie ja auch keine Russen kennen oder gekannt haben. Ich fand diesen, vor allem bei den Russen, also es sind natürlich, die Russen sind jetzt entweder irgendwelche Henchmen, also irgendwelche Schläger, oder halt diese unheimlichen da, dieser unheimliche Oberrusse, diese Russenmafia. Ich fand jetzt gar nicht so sehr auch den Gegensatz jetzt Amerikaner und Russen wichtig, sondern das war mehr sowas wie ein Gegensatz, der wurde aufgemacht zwischen Stadt und Land. Ne, das sind dann irgendwie die Städter, die Erfolgreichen und das Gegenteil ist dann halt auf dem Land diese knorrigen, ehrlichen Leute, die dem dann letztendlich auch überlegen sind, weil sie halt so direkt und cool sind. Ne? Und eigentlich sind diese ganzen Leute auch irgendwie so ein bisschen unangreifbar, ne? Selbst Tristel, ne? Oder Christy. Also das Mädel, die in so einem Trailer wohnt, ne? Und irgendwann wird die halt von den zwei Russen überfallen und dann denkt man, uiuiui, ne? Jetzt passiert was, aber sie holt ihre Schrotflinte raus, ballert damit um durch die Gegend und sie hat irgendeinen riesigen Hund, der dann auf diese Russen losgeht und verjagt die dann, ne? Also selbst die, ne, so als Mädel, junges Mädel, kann sich ihre Haut erwehren. Ne? Da haben die Russen keine Chance. Auch es fängt ja eigentlich damit an, dass ein nackter Russe an einen Baum gefesselt wurde. Von dem Sean. Dieser Russe war hinter dem Sean her und Sean hat den einfach fertig gemacht und ausgezogen und dann an den Baum gebunden. Und ich weiß gar nicht, entweder war da schon ein Zettel dran oder als die Fotografin, die kommt zu dem Sheriff und bringt die Klamotten und Brieftasche und so von dem Russen. Und da irgendein Zettel von dem Sean, wo dann so eine ganz schlechte Orthographie. Ja. Der Sean glaubte wohl, der Sheriff hätte ihm diesen Typen hinterher geschickt oder irgendwie sowas. Also ist auch wirklich so dumm, dass du nicht mal zu raffen, was gerade passiert. Ne? Er hält ja auch mal für Italiener, glaube ich, ne? Die Russen. Ja. Ithaka, der will auch Ithaka. Ithaka, ja. Ja, also. Ne, also selbst das, also dann, wenn man sich vorstellt, die Russen-Mafia, die hat bestimmt auch Leute, die sich nicht von irgendeinem Hinterwäldler mal eben fertig machen lassen, sondern ne, so, aber das passiert. Das ist schon ein bisschen göttliche Fügung, oder? Ja, ja, dass den Leuten alle irgendwie nichts passiert und genau. Auch sie wird passend noch, zwei Leute stürmen auf sie zu, aber sie wird noch passend wach. Mhm, genau. Und selbst die Knarre raus, verletzt einen eigentlich schwer. Mhm. Und der Hund beißt einem irgendwas ab, irgendwie. Beide werden nicht gefunden. Ja. Nie wird irgendwo Er beschreibt, das ist auch schön, ich kriege das jetzt leider nicht raus mit dem, wie er dann beschreibt, was passiert ist. Also der Sheriff, vielleicht finde ich es zufällig, auf jeden Fall beschreibt er den Hund dann irgendwie als Mastiff-Wolf-Alligator-Mischung oder irgendwie sowas. Also auch ein sehr lustiger, fand ich halt sehr wirklich. Das Schöne an dem Humor fand ich eigentlich, dass er sehr zurückgenommen ist. Es ist halt sehr trocken, ne? Das ist halt furztrocken, lakonisch und so. Das fand, hat mich durch dieses Buch getragen. Sonst wäre es mir, glaube ich, langweilig geworden. Das ist eigentlich die Frage, die ich eigentlich hätte. Warum ist das, also wenn man es weglegt, dann hatte ich ein Problem damit, von wegen, worum ging es nochmal? Also wenn man, wie im Film, ne? Mhm. Wenn man nicht im Flow ist, so nach dem Motto, du fängst auch nicht den Film in der Mitte an, weil du es vor ein paar Wochen mal bis zur Mitte gesehen hast oder sowas. Also so von wegen, da dachte ich muss eigentlich wieder von vorne anfangen und sowas, um da wieder reinzukommen. Da kam man auch rein und wenn man es dann in einem Schwung dann durch hatte, ja, war man zufrieden. Das ist ja auch das Ding, was man mit Büchern immer hat, ne? Also hinterher ein bisschen zufrieden zu sein, zu sagen, also ich habe jetzt mal wieder ein Buch gelesen. Ach so, mir fällt gerade mal was ein. Ich habe mir kommen gerade einen Gedanke. Ich habe jetzt das mit der Religion noch im Hinterkopf gehabt. Ja. Also wenn man es wirklich ganz, ganz, ganz ganz auswalzt, könnte man natürlich sagen, es gibt eine gottähnliche Gestalt und das ist der alte Sheriff. Der lebt ja auch noch und der besucht ihn und dann kriegt er von ihm ja auch immer so die Segnung, ne? Kriegt dann immer wieder mal nochmal den Spruch, wie er, also was er, das er eigentlich immer sagt, ne? So, halt die Füße still. Das ist das Einzige, was ich noch so ein bisschen daraus lesen könnte. Aber sonst eigentlich nicht so sehr. Ja, es sind ja oftmals so Filmfiguren, nicht? Ich meine, wenn du da hinterher gehst und sagst du nach dem Motto, was sollte jetzt diese eine Figur? Ja, ziemlich oft kann man dann sagen, glaube ich, naja, ja, das war mit dabei. Ja, sowas wie Yoda oder so ist das dann, ja. Der Sheriff, ne? Also der weise, alte, ne? Aber auch so unsterblich. Kommt irgendwas über den rein, es kommt nichts über den rein, was es ohne ihn nicht gegeben hätte eigentlich und sowas. Außer, dass der Sheriff sagt, er hat so die Grundeinstellung von dem übernommen. Mhm, genau, ja. Er hätte auch sagen können, von wegen, das ist meine Art zu leben und das boxe ich halt immer so. Bin Gewohnheitstier, mach das weiter so. Ja, insofern, dieses Roadmovie, ne, darum geht es natürlich nicht. Also wenn man unterwegs ist, auf die Schiene zu gucken oder sowas, hat das was Religiöses? Also die Figuren sind eigentlich nicht so angelegt, dass sie so bedeutungsschwanger sind, dass sie eine religiöse Geschichte passen würden. Deswegen weiß ich aber auch nicht, was soll man denn jetzt mit dem Vorwort dann machen? Ja, das ist einfach, ich glaube, damit man ein schönes Vorwort hat. Das ist mehr so ein bisschen... Verlorenes Vorwort als ein schönes Vorwort. Was nehmen wir denn? Oh Gott. Ja, also einfach als um dem so ein bisschen Bedeutung noch zu geben oder so, ne, damit es nicht direkt mit dem eigentlichen Inhalt anfängt. Also ich würde es jetzt nicht, also das ist eher kosmetisch, sage ich mal. Eine Sache positiv, da wird ein Vorurteil, was wir Amerikanern ja gegenüber mitunter haben, finde ich, wird so ein bisschen gebrochen. Er trägt seine Waffe nicht, der Sheriff. Der hat die Waffe, die Pistole immer im Kofferraum oder irgendwo eingeschlossen, weil er meint, braucht man ja eigentlich nicht. Und wenn man dann in der Situation, wo man eine bräuchte, dann kann man sowieso nichts mit ihr anfangen. Also das fand ich auch ganz so, er ist eben nicht so dieser Sheriff mit der Knarre an der Seite, sondern er geht dann ja lieber so auf die Leute zu. Mord ist ja Hobby, lustige Sheriff. Ja. Ein bisschen zu viel Gewicht auf den Rippen und... Ja. Genau. Ja, kriegt man ja sozusagen als Europäer jetzt auch nicht so immer erklärt, warum die Leute so sind. Man hält die auch eigentlich eher für dumm erstmal. Mhm. Aber dass sozusagen die Verhältnisse so sind, dass man sich eben durchaus sinnvollerweise so verhält, wie zum Beispiel wahrscheinlich der Sheriff bei Mord ist ihr Hobby. Mhm. Da gibt es ja zwei und sowas, die wechseln sich irgendwann ab. Also der eine geht in Rente, dann kommt der andere und der hat halt trotzdem noch. Also 1:1 immer das gleiche Verhalten. Ne? Mhm. Ja, dieses auch, wie das mit der Polizei so funktioniert, finde ich mal dann auch mal, wenn das mal so ein bisschen erklärt wird. Ne? Also dass es dann halt den Sheriff gibt und der hat dann noch einen Deputy oder zwei, je nachdem, wie viel sich die Gemeinde leisten kann. Genau, das wird auch immer mal irgendwie, was war das denn noch? Er brauchte irgendwas mit dem Auto, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht das noch an irgendeine andere Behörde, die dann die Beschaffung macht. Er muss seine Ausgaben rechtfertigen, deswegen nimmt er sein eigenes Auto. Ja, genau. Um das Dienstauto nicht zu benutzen und sowas, weil er das rechtfertigen müsste. Und im Endeffekt will er auch wiedergewählt werden und dann müssen die Rechnungen einigermaßen stimmen und so weiter und so fort. Und dann macht er halt solche Überlegungen. Es ist eigentlich eine ganz gut beschriebene Person, wobei halt die ganzen Beschreibungen für die Geschichte irrelevant sind eigentlich. Ja, also die Handlung ist ja, also ich halte die Handlung eigentlich für irrelevant. Oder so, eigentlich geht es um den Sheriff, es geht um diesen Typen. Also, und jetzt so. Aber es ist ein Film, oder? Du hast also einen Grundsound, da bricht etwas hinein. Ja. Dann ist es wieder weg und der Grundsound ist immer noch, ja, so ist das hier, ne? Ja, stimmt. Ja, und du hast immer den Blick auf den Sheriff, ne? Die Kameraeinstellung immer auf ihn, so. Ja, sonst sind die anderen Figuren eher eigentlich ja auch schon sehr schablonenhaft, finde ich. Also sein Schwiegervater, der Anwalt, der ihn aber eigentlich nicht so mag, weil er ja nur Sheriff ist, ne, so, meine Tochter hätte was Besseres verdient, der da eintrinkt. Der sein Deputy, der eben so ein bisschen vom Thron stoßen will, der ja die Polizeiarbeit ganz anders machen will. Die Christie, so diese attraktive junge Frau, die in so einem Trailer wohnt, so ein bisschen, wie sagt man, ja, so ein bisschen prollig ist, ne. Ja, der Sean ja auch, ne? Also irgendwie sind alle die Fotografin, eigentlich sind das schon so ein bisschen schablonenhafte Figuren. Also die haben jetzt ja auch nicht gerade Tiefe, ne? Was aber auch natürlich in Amerika durchaus so vorkommt. Das ist jetzt natürlich in dieser Zusammenstellung was Besonderes, sage ich mal vielleicht, aber solche Leute sind dann durchaus bekannt. Also ich habe auch die Familie, also unsere Familie in Amerika dann sozusagen besucht. Und du triffst schon auf Leute und sowas, wo halt sie sagt, also sie hat noch nie in ihrem Leben gearbeitet. Und finde das gut. Das ist keine Geschichte von irgendwie von einem Scheitern, sondern es ist einfach von wegen, ist doch geil. Ja, ich meinte auch wie in einem Film. Ja. Dann führe ich ja auch Figuren ein, die ich, wenn ich die brauche für die Handlung, die werden sehr schnell charakterisiert. Dann weißt du, okay, der Schwiegervater. Ja, mit dem wenigen, was er über den sagt und sowas, hat, glaube ich, also garantiert jeder Amerikaner ein super Bild von einem und sowas. Ja, der ist ja dann so und so und es fällt dann alles so zusammen und passt dann. Genau, das ist das, was es ein bisschen unglaubwürdiger noch macht, dass es alles immer so passt, ne? Dass alles so sich ineinander fügt, aber vielleicht ist ja gerade das die Aussage, ne? Macht nichts und dann fügt es sich halt von alleine. Das könnte man tatsächlich so als Botschaft oder Grundaussage noch so da so rauslesen. Ist, finde ich, ein bisschen dünn, aber gut, das Buch ist ja auch dünn. Und es soll ja auch unterhalten, ne? Es erklärt uns wirklich nicht die Welt. Es ist, für mich ist das ein Unterhaltungsroman. Ein Krimi. Eigentlich ist doch das Schlimmste, dass die Ehefrau des Sheriffs ihn betrügt. Eigentlich ist das doch das Schlimmste. Und ich weiß nicht, ob es da nicht dann doch einen Drift bekommt. Also eine kurze Szene, die halt auch, ja, für also die Kriminalhandlung sozusagen völlig irrelevant ist. Fühlt sich auch nicht am Sheriff gerecht. Eigentlich, wo weiß ich nicht, ob er das nochmal sagt oder sowas, aber etwas richtig persönlich Einschneidendes. Alles andere ist immer so, die Personen sind beteiligt an sowas, aber es passiert ihnen halt relativ wenig, außer den paar Russen da. Und dann passiert aber die sowas. Zählen ja auch nicht. Die sind auch einfach verschwunden dann. Ja. Man kann die nicht mehr fragen, was dann, ob es ihnen wehgetan hat, weil die sind einfach weg. Ja. Also deswegen weiß ich nicht. Da habe ich mir schon gedacht, die leben nicht mehr. Das dachte ich da schon. Da dachte ich so nach dem Motto, die kommen, also weil ich mir vorgestellt habe, das klingt so alles hochprofessionell, also im verbrecherischen Sinne hochprofessionell, was sie da so treiben und sowas. Und wenn dann schreibt der Sheriff auf, ja, ist ja doch verwunderlich, ne? Das hochgradig verletzte Menschen, nirgendwo mehr auffallen. Mhm. Da dachte ich, naja. Und eigentlich ist dieses Fremdgehen, ja, da fehlt dann auch die Sprache. Ist vielleicht schwierig zu sagen in diesem Buch. Mhm. Aber sie können darüber nicht reden. Sie wissen ja, es. Ja. Sie können den Konflikt nicht aushalten. Sie würden ihn nicht führen. Ja. Ich muss mal noch mal. Der Wahlkampf läuft noch, ne? Ja, ja, ja. Der Wahlkampf kommt erst danach, ne? Also seine Frau und sein Schwiegervater, auch sein Schwiegervater übrigens. Das haben wir noch nicht gesagt. Also es gibt sozusagen in seiner eigenen Dienststelle einen Konkurrenten, der auch Sheriff. Sein Deputy, der ja quasi hinter sagt, der vom Thron stoßen will, der so ein ganz alerter junger Mann ist. Ne? So, ja, da muss man aber hier mit Blaulicht, lalülala und richtig und da kauen wir mal drauf und so. Ne? Genau, den. Ja, genau. Und irgendwann gibt es halt wieder, also der Sheriff Ring hat irgendwie nie Wahlkampf gemacht, aber jetzt macht der Deputy Wahlkampf für sich, für die nächste Sheriff-Wahl und dann muss er ja quasi, wenn er Sheriff bleiben will, er was dagegen tun und seine Frau und sein Schwiegervater, auch ein bisschen verwunderlich, der engagiert sich dann auf einmal total dafür, für ihn, die machen dann Wahlkampf, ne, Plakate drucken und Kram und was weiß ich, ne, Flugzettel, ich weiß nicht, was sie alle machen. Das ist ja, nachdem er auch weiß, dass sie ihn betrügt. Ja. Und ich glaube, sie weiß auch, dass er weiß, dass er sie, dass sie ihn betrogen hat. Im Grunde hat sie ihn gesehen. Ja. Ja. Und das kommt, genau, das ist ja relativ zum Schluss. Ja, ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so ein, dass diese Aktivität, dieses Wahlkampf machen und jetzt tun wir was für den Sheriff, für meinen Mann, ne, so ein bisschen im Prinzip dieses Reden darüber, ja, ablöst oder, weißt du, wie ich das meine? Also, ja. Eigentlich müssen sie reden, aber sie können nicht reden, also macht sie das. Sie kniet sich voll rein, dass ihr Mann wieder gewählt wird. Um ihn dann zu bestätigen, dass er ja ein guter Sheriff ist und. Wäre eine gute Erklärung, dass der Sheriff krank ist? Und die beiden reagieren mit Rücksichtnahme darauf, dass er nicht alle Tassen im Schrank hat, weil du wirst angegriffen und er wehrt sich nicht. Er sagt, naja, dann ist das halt so. Ich glaube, dass er wohl gewinnen wird, weil, jetzt mache ich jetzt auch nicht großartig was mit Plakaten und keine Ahnung was. Er macht es ja auch nicht, sondern seine Frau. Ja, er lässt es. Er wartet, ich glaube, das wird auch so gesagt, so, naja, wird wohl gewinnen, mal gucken. Mhm. Dann wird aber nicht gesagt, was ist denn dann die Alternative für dich, was machst du da? Mhm. Das habe ich gar nicht bekommen. Nee. Bleibt er in der Dienststelle als Deputy oder keine Ahnung was? Wenn oder? Der Sheriff ihn einstellt, ja. Gute Frage. Und völlig ohne Erklärung gewinnt er. Ja. Also auch da, er selber hat keine Erklärung. Ich weiß nicht, ob er keine hat oder er sie nicht sagt, aber er gewinnt halt einfach. Ja. Sein Deputy zieht weg und ja. So ist das dann. Ja, also mir ging es jetzt einfach diese Ebene mit dem Betrug und mit dem, ne, sie können nicht sprechen, das stimmt, das ist ja wieder, er beschreibt immer stark ihren Rücken, ne, wenn sie mit ihm den Rücken anguckt sozusagen, ne, das ist immer so und er weiß dann schon immer, ob er dann auf dem Sofa schlafen muss oder ob er im Bett schlafen darf und so. Wie so ein Hund eigentlich, ne? Ja. Ja. Ja, und so fängt sie an. Sie können nicht miteinander sprechen, aber dann also sie scheint das so zu substituieren, ne? Damit. Ja. Also ihm zu zeigen, dass sie eigentlich zu ihm gehört. Und er tut ja, im Prinzip tut er ja doch was, er sorgt dafür, dass der Sean abhaut. Ne? Er hilft ihm ja quasi, ich weiß gar nicht, wie gesagt, haben die denn diesen Tresor, ich glaube, den finden den irgendwo, ne? Ja, ja, sie haben ja versucht, drauf zu schießen und so. Ja, genau. Dann haben sie ihn irgendwo hingeschmissen. Gar nicht aufgekriegt. Auch wieder versuchen, einen Tresor mit einer Pistole aufzuschießen. Ne? Also auch wieder. Ich habe gar nicht geklärt, was drin ist. Das war so. Nee, das ist auch völlig egal. Das ist halt, Papiere. Das ist halt der, ist ein schöner Plotpoint eigentlich. Ne? Es ist eigentlich egal. Es hätte auch statt dem Tresor irgendein anderer Gegenstand sein können. Ne? Das ist ja eigentlich, das ist einfach nur das, da wo die Russen hinterher sind. Nur halt so ein Tresor ist natürlich ein bisschen praktischer, weil er groß ist und da sie ihn hier aufgekriegt haben, kann man das auch offen lassen. Ja. Kann man ihn auch offen lassen. Ja, aber Bang, Boom, Bang hat ja immerhin einer noch in seinen Fingern da. Das lustige Wendung und sowas. Hier nicht. Nee. Hier ist einfach nur, wir haben drauf geschossen. Ja. Auch wie doof, ist ne? Ist halt schon, ne? Ist halt hackendoof. Also unheimlich dumm. Er schießt halt auf den Tresor. Ja. Wie im Film. Ja. Ja. Also durch die Logik von Filmen? Ja, das stimmt. Das kann ich dir... Ganz locker erklärbar. Mhm. Aber auch nicht doof. Also wenn ich mir vorstellen würde, das wäre ein durchaus unterhaltsamer amerikanischer Film. Mhm. Also ich würde hinterher bei dem Film wahrscheinlich nicht sagen, boah, geil, musst du unbedingt angucken. Mhm. Weil es halt viele gibt. Mhm. Als Buchform gibt es vielleicht nicht so viele, weiß ich jetzt nicht, in dieser Form. Weil es ist sprachlich, hat es mich auch nicht gelangweilt. Manchmal hat man ja so, dass die Sprache so irgendwie so abschreckend ist. Also die Übersetzung von Dirk van Gunsteren. Mhm. Ich fand gut, dass doch viel über Dialoge läuft. Ja. Passt auch wieder zum Film übrigens. Ne? Und die Dialoge fand ich eigentlich auch immer ganz gut, ganz anständig. Dadurch, dass auch mal Witz da drin war. Es hat so ein bisschen auch 80er-Jahresteil, oder? Ich glaube, Mord ist ein Hobby hat man auch geguckt, weil es halt sehr viele Dialoge kam und sich unterhalten haben und sowas. Und man auch so da reingeschlittert ist derart. Ich weiß nicht, ob es das war. Doch Mord ist ihr Hobby konnte man, glaube ich, lösen. Wir hatten eben darüber gesprochen, Agatha Christie kann man irgendwie so nicht lösen, war Eric Idles Kritik an Agatha Christie, weil es immer jemand ist, mit dem man überhaupt nicht gerechnet hat. Bei Mord ist ihr Hobby geht es eigentlich schon, aber bei Columbo war es, glaube ich, dass die Darlegung, weswegen jetzt jemand überführt worden ist, totaler Blödsinn gewesen ist, wo du denkst, also jeder Anwalt haut dir das um die Ohren, wo du mit der jetzt hier ankommst, oder wieso jetzt der Mörder auf einmal denkt von wegen, ja, sie haben mich. Mhm. Wo du denkst, halt er seine Fresse. Mhm. Er hat nichts, er hat nur eine Theorie und er hat überhaupt nichts. Ne? Bloß wenn du jetzt mit einem Geständnis ankommst, ist klar, so. Mhm. Aber nur dieses, ich habe dich jetzt genau maximal durchgekitzelt, jetzt kannst du ja irgendwie so alles preisgeben. Wird. Also insofern fand ich, diese Stimmung ist schon wieder so wie diese 80er Jahre Krimiserien fast, was es heute so gar nicht mehr so gibt. Mhm. Aber du hast recht, das Buch liest sich ein bisschen so, als ob der Castle Freeman es so geschrieben hätte, damit man es gut verfilmen kann. Oder aber auch, jetzt komme ich mal auf eine andere Ebene, wir sind so, also wir alle modernen Menschen sind so von diesem visuellen Medium geprägt, dass das, guck mal, so stark auch schon auf die Literatur abfärbt, ne? Dass diese Erzähltechniken aus dem Film oder Filmserien, wie auch immer, ne, aus dem Audio, aus dem visuellen Medium inzwischen schon die Literatur so prägen. Die Kritik könntest du natürlich auch fahren. Fährt man Kritik? Nein, aber üben. Ich übe doch mal wieder ein bisschen. Ja. Wenn der geneigte Literaturkritiker sagt, etwas sei konstruiert, wo ich als Philosoph dann immer so sage, so von wegen, nee, ist das nichts keine... passiert hier, was der Autor nicht wollte, das passiert. Ja, das... Also insofern konstruiert ist es eigentlich alles. Nee. Aber halt eigentlich ja übertrieben konstruiert. Vielleicht ist das nicht? Also ich meine das nicht als Kritik, das ist einfach nur eine Feststellung, ne? Dass das... Ja, und die Kritik, also wenn man das als... Ja, Kritik ist alles, was wir tun und sowas, nicht? Aber als Kritik an einem Mangel des Buches und sowas, wo ich nicht drauf gekommen bin, was ich jetzt vielleicht nicht... Es fällt sehr viel günstig aus und trotzdem sage ich nicht von wegen, das ist jetzt übertrieben. Mhm, stimmt, ja. Nee, ich wollte eigentlich auf was anderes hinaus mit dem Visuellen. Und zwar habe ich letztens mal gelesen, dass Bücher wie Der Herr der Ringe und übrigens Gormenghast, was ich ja auch gerade lese, ja nicht zu den Zeiten, wann es geschrieben wurde und publiziert wurde, populär wurde, sondern erst viel später. Erst in den 60er, 70er Jahren bei den jungen Leuten. Und das wurde darauf zurückgeführt, dass Tolkien und Mervyn Peake auch einen sehr visuellen Stil haben. Sie beschreiben viel, wie das aussieht. Tolkien die Landschaften, Mervyn Peake natürlich Gormenghast, dieses Schloss. Und das wurde die These vertreten, dass erst die jungen Leute, die Studenten, die ja schon ihr Leben lang visuell geprägt waren durch Filme und auch dann teilweise ja schon Fernsehen, darauf angesprungen sind, ne? Auf diesen eher visuellen Stil. Und ich verknüpfe das jetzt gerade mal damit, ne? Also dieses Visuelle ist ja immer stärker geworden. Inzwischen sind wir ja dabei, dass junge Menschen nur noch, also wenn die was wissen wollen, gucken sie sich ein YouTube-Video an, so, ne? Ja. das ist halt vielleicht, ich vertrete jetzt einfach mal die These, ganz meinungsstark, dass es halt einfach auch noch stärker wird und dass dieses Buch auf die sanfte Tour ein gutes Beispiel dafür ist, wie stark wir und die Literatur damit vom visuellen Medium geprägt werden. Also hat es noch im Griff. Also ich weiß, ja. Dazu müsste man vielleicht ein anderes Buch noch von ihm lesen, ob der Stil der gleiche ist. Mhm. Und da weiß ich nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt noch ein Buch von ihm lesen würde und es hätte irgendwie den gleichen Sound, ob ich das durchhalten würde. Mhm. Wenn ich dann denke, so nach dem Motto, ja, also als Teil einer Krimiserie oder sowas, ne? Auch wenn es unterschiedliche Themen hat, ist mir auch egal, dann vielleicht so, weil ich mochte den Sound von Mordes Hobby ja auch. Mhm. Und ich hatte hier nichts dagegen, dass Dinge halt so konsequenzenlos passieren. Also Konsequenzen haben sie es natürlich schon, aber nicht die, die man eigentlich so erwartet. Mhm. Und das ist ja alles, fällt alles so schwach aus, so nach dem Motto, es passiert. Ja, es ist so ein bisschen Wohlfühl, ne? Es ist so Wellness, so ein Wellness-Krimi. Irgendwie, wenn du mal kapiert hast, dass jetzt wahrscheinlich keiner von den Leuten umgebracht wird, von diesen sympathisch knorrigen Typen, dann ist das so eine. Dann ist doch wieder eine religiöse Komponente. Das ist nämlich dieses, Moment. Also natürlich ganz schwach, aber er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist allzeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Also wir sind da auch alle in Gottes Hand, ne? So. Und diese Leute, die so sind, ne? Wird schon, passt schon, denen, euch passiert schon nichts. Ne? Und die sind dann ja auch sicher, weil er sich alles fügt. Das könnte man tatsächlich ein bisschen da reindenken. Ich würde es aber auch nicht überbewerten wollen. Ich habe ja auch keine Ansätze so gesehen. Und ja. Also auf dem Buchrücken steht, die Sheriff-Regel wäre, im Wettlauf gegen die Zeit ist die wichtigste Fähigkeit Geduld. Ja. Ja, das fasst das eigentlich. Warum? Es ist ja überhaupt kein Typ, der geneigt wäre, ungeduldig zu sein. Nee, ne? Und ansonsten ist auch eigentlich... Ja, Leute sind misstrauisch, also Sean's Freundin ist schon unheimlich misstrauisch, obwohl sie halt, ja, was auch wieder ganz interessant ist, also sie wird also beschrieben als unheimlich naiv und doof, aber wenn sie sich eigentlich äußert und sowas, ist das gar nicht so doof. Nee. Es passt dann eigentlich gar nicht mehr. Das ist also Beschreibung und Darstellung, irgendwie sowas, die eigentlich gar nicht zusammenpassen, wird auch nicht aufgelöst, ob es jetzt eigentlich doch doof ist, aber... Also ich glaube, da wird so ein bisschen Krümel hingeworfen. Leute, was stimmt? Die schon ihr eigenes Bildchen? Die Fotografin ist ja eigentlich auch überflüssig, oder nicht? Ja. Die Figur ist komplett überflüssig. Gut, vielleicht wollte der Autor da irgendjemanden karikieren oder so. Das Einzige, was so lustig ist, dass sie immer älter wird. Ne? Also als sie zum ersten Mal auftaucht, denkt er, sie ist irgendwie 30 und dann sieht er das nächste Mal, dann meint er, nee, die ist eher 40 und dann irgendwann merkt er, nee, die ist noch älter. Ne? Ist jetzt als Gag, ja, okay. Ja, das mit den Bildern ist natürlich lustig, ne? Was du beschrieben hast, dass der einfach immer nur diesen leeren, dummen Blick da drauf hat und er sieht das und sie sieht irgendwas anderes da drin, aber er guckt einfach immer nur doof. okay, der Gag, ja, und da sie hat natürlich eine Funktion, dass sie dann... Ja, kennt man auch, ne? Der dumme Jüngling ist ja auch bekannt. Naja, klar. Ich habe auch sofort so ein Bild vor Augen. Jetzt also nicht jemanden konkreten, auch so ein bisschen, ich weiß gar nicht, irgendein Schauspieler oder irgendwas, aber auch immer so ein ein hübscher Kerl, der aber immer so. Ja, gut, sie hat natürlich eine Funktion. Sie bringt ja die Sachen zum Sheriff da, die Anziehsachen von dem, die Klamotten. Das fand ich auch ein gutes Bild, das mit dem Kalender. Also immerhin über die Figur der Fotografin wird dieses Kalender. Und dadurch wird halt Sean beschrieben. Ja. Ja, okay. Und du hast eine andere Ebene dadurch und sowas. Also das ist schon nicht. Und ja, dieses von wegen, er sieht halt bei jedem Bild gleich scheiße aus und sowas, also auch verkleidet und sowas. Man nimmt die Verkleidung ab, aber man sieht am Blick und sowas, er ist nicht da drin und keine Ahnung was. Mhm. Das fand ich als Darstellung schon, also das ist mir im Kopf geblieben. Und ich glaube, das bleibt mir auch im Kopf. Ich weiß nicht, was das religiös zu bedeuten hat. Ach, das würde ich jetzt auch gar nicht religiös deuten. Also würde ich nicht mal. Also aber es hat auch für die Handlung keine Rolle. Nö, es ist vor allen Dingen so unterhaltsam. Aber dafür ist ein gutes Bild. Ja, das stimmt. Ja. Wir haben ein gutes Bild, eine gute Geschichte, die mit der eigentlichen Geschichte nichts zu tun hat, offensichtlich. Also scheinbar. Mhm. Ja, wir können ja auch einfach Herrn Freeman einfach mal eine kleine Abschweifung. Eine Abschweifung gönnen. Ja. Vielleicht ist das ja. Ist das die schönste Idee des Buchs? Man weiß ja nicht von wegen. Also manche Autoren sagen ja von wegen, ja, das war die Idee, weswegen ich dann dieses Buch schreiben sollte. Ja. Ja, ich finde es vor allen Dingen schöner als jetzt dieses. Der alte Sheriff sitzt da auf seiner Veranda und wirft dann so ein paar Weisheiten in die Runde. Er möchte jetzt aber auch nicht die, ich glaube, die Frau des Sheriffs treffen, weil damit die nicht sieht, wie alt und gebrechlich er schon geworden ist. Ja. Ja. Also das fand ich jetzt auch nicht so, finde ich so stark. So? Also das finde ich jetzt auch nicht. Also ich finde auch diese ganze, das nicht so stark. Ne? Nee. Also man hat es relativ schnell kapiert, dass dieses Ding mit der Geduld, ne, mit dem nichts tun und das fügt sich, das hat man relativ schnell kapiert. Das hätte mich jetzt auch nicht durch das Buch getragen. Ich fand eher den Humor. Das ist natürlich die Idee hinter diversen Religionen. Mhm. Ja, stimmt. Ja, wir sind alle in Gottes Hand, so, ja, ne? Ja. Diese Sache. Ja, gut. Raste nicht aus, von wegen, das fügt sich schon alles irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, wir versuchen jetzt zwanghaft da irgendeine Bedeutungsebene reinzubringen, die, glaube ich, wenn sie da ist, nur so hauchdünn ist. Also so ist mein Empfinden. Ne? Also es ist ein Unterhaltungsroman. Es ist ein unterhaltsamer Krimi. Humorvoller Krimi. Mit knorrigen Figuren. Da steht ja irgendwo mit knorrig. Ich sage das ständig, aber irgendwo habe ich das im Klappentext oder irgendwo ist das hinten drin mit knorrigen Figuren. Das passt. Ne? Knorrig ist genau der richtige Ausdruck für den. Ich fand schön, diesen kleinen Blick in diese Polizeiarbeit auf dem Lande, auch mit dieser State Police, weiß ich, werden die vom Bundesstaat wahrscheinlich bezahlt, ne? Dass das halt anders ist, da war er ja auch und er war bei der Marine, ne? Erst, also als Soldat und dann bei der State Police und dann, ja, da hatte dieser Sheriff ihm ja mal gesagt, ja, wenn sie so laufen, wenn irgendwann mal so läufst, als ob du einen Säbel an der Seite hättest, oder sowas ähnlich war das, ne? Ja, ja. Und weil er das auch von den Offizieren bei der Marine kannten, dieses Steife halt, dann musst du da weg, so. Dann geht, deswegen ging er dann ja als Deputy da in seine Heimatstadt zurück, obwohl er weniger verdient hat. Ja. Ja, das war noch ein ganz nett, so diesen Ausblick. Ach ja, genau. Die eine Figur fand ich gut, diesen State Police Officer, mit dem er schon mal zu tun hat. Und der eigentlich so ein super Korrekter ist, aber der im entscheidenden Moment auch einfach in seinem Auto sitzen bleibt. Ich glaube, wo Sean abhaut oder irgendwie sowas. Und da hat er nämlich auch verstanden, worum es geht. Ne? Ja. Also er hat es kapiert, obwohl er so erstmal wirkt er nicht besonders helle so. Ne? Er ist halt so ein Dienst, so ein ganz strikter, strammer hier Hab-8-Typ, ne? So. Aber er im richtigen Moment verhält er sich auch richtig. Ne? Er lässt den einfach abhauen. Er bleibt einfach im Wagen sitzen und sagt, nö, habe ich nicht gesehen. Oder irgendwie sowas war das, ne? Eigentlich hätte er wusste, dass der abhauen, irgendwie sowas war da. Da gab's, ne? Das finde ich nochmal eine ganz nette Figur, die dann halt auch so einen kleinen Twist hat, dass der sein Herz am rechten Fleck hat, obwohl er halt immer so, er spricht immer so ganz knapp, so in so einem militärischen Tonfall auch immer. Hat immer seinen Hut auf, da, weißt du? Es ist, also wenn wir schon in so Richtung Filme gehen und aber vielleicht Literatur, es ist ja, ich meine, ich lese jetzt nicht irgendwie so Krimis oder keine Ahnung was der Art, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da was, ich weiß es nicht. Fernsehen kriegt man ja schon manchmal mit und es gab eine lange Zeit halt CSI und das danach ist, glaube ich, ein bisschen dann auf skurril, was dann kam so und das ist alles von diesem klassischen Krimi schon irgendwie so weit weg. Und daher auch der eigentlich die Geschichte des Kriminalbeamten, der sagt so und in the long run, was bringt das? Mhm. Also müssen wir da jetzt Energie rein oder wägen wir das ab? Gibt es nicht mehr der Art. Der sagt von wegen, worum geht es mir jetzt? Die Russen so, verscheuchen oder alles aufklären oder sowas? Wovon habe ich mehr von? Ja, so Russen ein bisschen verscheuchen wie, vielleicht mehr. Wo du sagst, Fernsehen, sowas meinst du so wie der Alte oder so? Ne? Unsere, wenn wir es mal so deutsche Krimis, ne? Das war ja auch dieses, auch eher ruhig, ne? Ja, da ist, ja, ne, die Jungen. Also diese Sphäre des Bedeutungsschwangeren, ja, ja, dem Motto dieses unfassbar gucken und keine Ahnung was. Ja. Und dann sind die jungen Polizisten, die sind aber alle ganz auf Zack und er bremst die dann eher schon mal, ja, ja, machen wir es mal ganz ruhig und er sagt, weißt du, wo es lang geht? So meinst du das so ein bisschen, diese Stimmung, also diese Ruhe? So ein bisschen diese Abgeklärtheit, also eine Position zu haben, wo man sagt, so nach dem Motto, ja, das ist, was das Gesetz fordert, aber wäre vielleicht besser, wenn man die Leute verscheucht und nicht unbedingt hier einknastet, weil dann legen sie Unschuld auf die Tasche und ob das jetzt so eine gute Position ist, weiß ich nicht. Also bei deutschen Krimis war ja eher so, will ich, die kamen alle 4 Wochen und sowas und die hatten dann relativ wenig Probleme damit, dass Schauspieler wiederholt aufgetreten sind. Mhm. Und es gibt dieses schöne YouTube-Video, wo 50 Leute aus Derek-Episoden sagen, erschossen! Erschossen! Was für die, nach 5 Minuten, also, denkst du, was war das denn für eine Serie? Also wie, und der Anfang war auch anders, die allererste Folge. Ich meine, ich glaube, da geht es um. Keine Ahnung. Bei Derek, da ist die Auflösung geht über ein gestohlenes Fahrrad. Also, da war das ein gestohlenes Fahrrad noch das wesentliche Ding. Ein deutscher Kommissar, der einzige deutsche Kommissar, der halt dann schon mal das Gesetz nun, wie soll ich sagen, sehr weit auslegt, das war Schimanski. Ja. Ne? Sonst waren ja alle halten sich. Hier vor Ort, in Duisburg. Ja. Alle immer schön an Recht und Gesetz. Stimmt. Nee, da gebe ich dir recht. Mit diesem, du meinst mit diesem, ja, es mit den Regeln nicht so ganz so genau nehmen, ne, sondern eher aufs Ergebnis gucken. Ja, das gibt es auch nicht so. Ne? Aber war dann, das war, aber relativ typisch deutsch. Dann. Also das ist dann also bei Schimanski, so nah dran. Meinst du bei Schimanski? Ja. Ja, ja, das ist dann auch. Ich gucke schon lange keinen Tatort mehr. Also von ja, ich auch nicht. Selten, seltenst, dass ich mal einen sehe. Ja, ja, das war ja ein richtiger, also ein Kommissar, der Scheiße sagt. Das ja, war damals ein Aufreger. 81, dann habe ich nicht geguckt, aber. Ja. Ah, darum, ja, ich habe, also nee, zu der Zeit noch nicht, aber später irgendwann mal so die ein paar ganz gerne geguckt. War halt mal ein bisschen mal was los, ne? Ist natürlich. Ja, war Action einfach, ja, ne? Genau. Ich glaube auch, Action ist auch nicht mehr Tatort. Kernelement. Außer bei Nick Chilla. Ich habe noch keinen von denen gesehen. Nick Chiller, dein Freund Goosey. Ja, heutzutage hast du ja so viel. Ich glaube, wir buchen wir einigermaßen durch. Ne? Ja, also glaub, ja. Es ist durchaus eine Empfehlung. Ja. Auch das Hörbuch finde ich nett vorgelesen von Christian Büchner. Brückner. Christian Büchner arbeitet bei uns im Jugendamt. Der hat es nicht vorgelesen. Vielleicht zu Hause laut. Man weiß es nicht. Ja, der Sound könnte bleiben. Man kann, also es ist, glaube ich, wenn man so nachdenkt und über diese Art, dann dachte man, ja, ich habe ja noch dieses eine Buch damals gelesen. Das ging auch so in die. Ich fand es ein beruhigendes Buch. Ja. Also ja. Es, ne, das ist dieser Sound, das ist so etwas sehr Ruhiges, plätschert so. Ja, nein, es plätschert nicht, aber der Sound ist halt so, ne? Es ist halt ist ruhig, es ist eine gewisse Sicherheit. Ja, komischerweise. Ja. Also ich lese gerade auch Davide Morosinotto, die Mississippi-Bande, also ein Jugendbuch, wo dann manchmal man so denkt von wegen, boah, komm mal zu Potter, weißt du, ich habe noch andere Bücher zu lesen. So, man möchte es nicht abbrechen, aber man denkt so von wegen, ah, das hatte ich hier nicht. Ich habe hier bei der Lektüre des Buches nicht gedacht, natürlich guckt man immer so nach dem Motto, wie viel Leiden hat's, wie viel muss ich noch und sowas. Also so ein Countdown habe ich trotzdem immer laufen, gerade bei solchen nicht so dicken Büchern. Aber ich habe jetzt nicht gedacht, ja, das und wie es beim Krimi eigentlich ist, ja, das und das muss noch so passieren. Mhm. Und dann ist das Buch ja durch. Mhm. Hatte ich überhaupt nicht. Ich hatte auch keine Ahnung, was. Ich hätte jetzt auch gedacht, die könnten sich jetzt auch trennen. Also er und seine Frau könnten sich jetzt trennen. Ich dachte, vielleicht passiert das. Ich weiß nicht, was passiert. Also eine krass überraschende Handlung. Oder na, das, was einbricht, ist schon irgendwo krass. Haut rein, so. Überrascht den Leser jetzt aber nicht. Ja. Es ist halt hat keine Folgen für die Hauptperson. So. Nö. Hat alles keine Folgen für die Hauptperson. Das perlt dann ihn ab. Und das ist der Sound, der halt einfach so weitergeht. Genau. Genau. Und dann ich finde den Humor ganz schön, ne? Also diese lockeren Sprüche von ihm, ja, witzige Dialoge, sprachliche Bilder, jetzt wie gesagt mit diesem Hund, fand ich ganz, ich musste halt lachen, ne? Weil es halt so übertrieben war, ne? So dieses Mastiff, Grizzlybär, Alligator-Mischung oder was auch immer, Mischling oder was es auch immer war. Das fand ich mal ganz schön, das hat so ein bisschen, das lockert es dann schön auf. Ja, und dann war man, ich war relativ schnell durch. Also, ich habe mich amüsiert. Ja. Gefühlt. Ich würde auch den Film gucken, falls es einen gibt. Ja, tatsächlich. Vielleicht gibt es keinen mehr, weil das Buch ist im Original 2009. Wenn der Hauptdarsteller gut besetzt ist. Ja, und noch ein paar eigene Gags da rein und sowas. Mhm. Da ein bisschen dran schrauben, aber das können Autoren bestimmt. Ja, und dann hast du schöne Landschaft, viel Landschaft. Ja. Also stelle ich mir den Film vor. Hatte ich auch, also im Kopf. Also wir haben auf dem Cover ein Landschaftsbild. Ich glaube, das ist das gleiche wie auf der Rückseite. Mhm, das ist spiegelverkehrt oder so, ne? Ja. Ja, ich glaube, ja, spiegelverkehrt trifft es, glaube ich, sogar. Oder? Ja, doch, das passt, glaube ich. Und ja. Auf dem Rücken ist es ein bisschen heller. Das haben sie ein bisschen aufgehellt, damit es nicht so auffällt. Das täuscht ihr nicht. Ich hatte auch zu jeder Figur sofort ein Bild. Ich hatte wirklich sofort, also wenn ich jetzt den Film machen würde, wüsste ich genau, nach welchen Typen ich suchen würde. Als Schauspieler. Also so jetzt, ich hätte jetzt keine Schauspieler, aber ich wüsste genau, wie müssten die aussehen. Ja. Also er beschreibt es ja auch ganz gut so. Also dass man hier sehr viel mit Natur zu tun hat, hatte ich auch immer. Mhm. Ja gut, das passt natürlich. Dieses ruhige Lassen und so weiter. Genau, es wird ohne dass es jetzt Naturbeschreibungen gäbe und sowas. Ne? Oder so eine Russe ist nackt an so einem Pfahl. Ja, dann. Ja, auch die Villa. Ein riesiges Feld muss ja sein. Ja. Weit draußen. Ja. Oder diese Villa, weil die halt das Gegenteil ist. Ne? Er beschreibt, was da der Natur angetan wurde. Da haben wir irgendeine Brücke, da irgendeinen Weg da durchgefräst oder was, durch den Stein oder so, glaube ich, irgendwie durch den Felsen irgendwas durchgefräst und so weiter. Und er findet das ziemlich kacke. So, das sagt er schon, ist ja schon relativ deutlich, dass das dann damit kaputt gemacht wird, weil er da auch da als Kind irgendwie immer angeln war oder jagen oder was weiß ich was. Er war dann da und jetzt kann man da ja auch nicht mehr hin, weil da ist irgendwo ein Zaun. Also in dieser Abgrenzung wird die Natur, spielt dann auch eine wichtige Rolle. Ja gut, das ist die so ein Aber es ist dann keine Kapitalismuskritik, ne? Wäre so naheliegend, so nach dem Motto. Also hier haben wir Natur und keine Ahnung was. Und dann kommen Leute von ganz weit her und bauen alles denken. Weil die das nicht verstehen. Also ist es weniger, also Kapitalismuskritik sehe ich da gar nicht, sondern eben, die verstehen das halt nicht. Die kennen den Sound nicht, diesen Groove, den die haben. Haben die nicht, diese Nähe zu der Natur und so. Deswegen machen die so einen Scheiß. Und deswegen müssen sie auch wieder weg. Ist das nicht vielleicht sogar ein fremdenfeindliches Buch? Die Fremden stören in ihrer Eigenart, weil sie anders sind? Ich versuche jetzt mal ein bisschen etwas übertrieben provokativ zu klingen. Ist es nicht so? Ein bisschen schon, ne? Es kommt nicht zum Tragen eigentlich, ne? Also das finde ich das. Also ich meine, es wäre der Schritt zum Kapitalismuskritik wäre sehr einfach. Ja. Es gibt keinen Halt. Da habe ich Kohle, ja, dann kann ich überall hin, überall in die Natur kann ich sozusagen hin, das kaputt machen und ein Blechschutt da draus machen und sowas und behalten. Und ich kaufe natürlich extra viel und mache einen riesig langen Weg zu meinem Anwesen. Und niemand hindert mich so. So wird das ja beschrieben und sowas. Da wäre es ja einfach zu sagen, so, also. Warum wird es dem so einfach gemacht, wenn das jetzt so eine Ortschaft ist, so oder ne, die so bedeutsam ist? Das könnte man ja eigentlich so schützen. Ja gut, aber dann haben wir doch ein bisschen Kapitalismuskritik, weil diese Stadt ist ziemlich arm. Ja. Die hatten ein Werk, das ist geschlossen irgendwann und die haben sonst nichts. Die haben ihr Land. Das wird mehrmals gesagt, weil der Schwiegervater hat da ja auch mit was zu tun. Dann wird als eine Figur ist ja dieser Immobilienmakler. Ja, das einzige Kapital, was sie haben, ist tatsächlich im Boden, den sie verkaufen. Es gibt ja auch noch andere so Ferienhäuschen oder irgendwie so etwas. Ne? Das wird also, die gibt es ja auch, aber natürlich nicht so krass wie das von den Russen. ja, auch ein bisschen kritisch ist es natürlich schon, ja klar, die sind da am Land, aber ich finde den Gedanken des Fremden, der dann kommt, also und einbricht, schon noch bezeichnend, ne? Die Leute da sind ja alle von da. Der ist ja auch komisch, hat so ein riesen Land sich gekauft, eine riesen Hütte da drauf gebaut. Ja. Und da kommt ein Einbrecher rein, Alarm geht los, was ihm scheißegal ist, weil er muss schnell handeln, so. Aber es gibt eigentlich nichts, was er klauen kann, außer die Tresor. Es gibt nichts. Ja. Also es ist wohl komplett karg da drin und... Ja, es ist schon eingerichtet, ja, aber es ist nichts Wertvolles. Nein. Und irgendwie irgendwelche Bücher, glaube ich, auch und Magazine, irgendwelche Nackedei-Magazine, alles auf Russisch. Ja, ich glaube, es ist gerade ein Fernseher oder sowas. Aber ist eingerichtet, aber es war natürlich nichts, was sich zu klauen lohnt. Ich habe ja schon mal überlegt, ich möchte auch mal einen Tresor haben. Und den platziere ich so, dass Einbrecher den finden und dann klauen die den und lassen den Rest der Wohnung in Ruhe. Und dann tue ich da einfach einen Ziegelstein rein oder sowas. Das funktioniert, glaube ich, nicht. Hatte ich mal so als Idee. Also es kommt immer darauf an, wer da kommt und sowas. Das meiste, was die Leute halt machen, ist die schnelle Suche nach Geld und Schmuck. Ja. Zack, zack, zack. Und Handys und Laptop. Ja, wenn die auch noch rumfliegen, kommen die auch mitnehmen, ja. Naja, ist mir nur so mal ganz kurz eingefallen. Ja. Ja, also dieser Gegensatz Stadt-Land oder so, ne? Oder wir, so diese Community, ne? Wir vom Land und dann kommen die anderen. Also ein bisschen ist es schon so, ne? Dass die Fremden die gleichen sind. Wobei das ist die Funktion der Fotografin. Das ist die Funktion der Fotografin. Zu zeigen, dass es jetzt nicht darum geht, in dem Buch zu sagen, alles, was von außen ist, ist schlecht. Die bösen Fremden, ne? Auch noch Russen, Ausländer. Das will er ja eigentlich. Ich glaube nicht, dass er das Castle-Film damit ausdrücken will. Und das mildert er ab, indem er auch eine Figur einführt, die zwar auch von außen kommt, die auch einen ganz anderen Background hat, ne? Ja, so Künstlerinnen und so weiter. Und die ist ja nicht schlecht, die ist ja nicht böse oder so, ne? Ja. Ich glaube, um dann so ein bisschen nur die Figur einzuführen, damit nicht vorgeworfen werden kann, das ist jetzt im Kern, ich will es jetzt nicht, ja, fremdenfeindlich klingt jetzt so im Zusammenhang so ein bisschen komisch, aber ja, nicht schon, ne? Also damit man dem Buch nicht den Vorwurf machen kann, ja, es geht ja nur darum, dass du sagst, ja, wir bleiben alle in unserem Dorf, in unserer Community und alle von außen sind böse, ne? Es muss ja alles so bleiben, wie es war, so urkonservativ, ne? Könnte man ja sonst auch auslesen. Es darf sich ja nichts verändern. Wir müssen ja alles so lassen, wie es ist. Und damit hat er das so ein bisschen abgemildert. Er hat eine Figur eingeführt, die klar ihre Funktion, ein paar Funktionen hat, die ein paar Dinge tut, aber halt nicht unsympathisch ist. Ne? Die schadet ja nicht. Sie ist ein bisschen, ihre Art, ein bisschen naiv, ne? Mit dem Sean und dem Kalender und so. Aber sie ist jetzt ja keine Figur, die schadet. Ne? Die macht ja nichts kaputt. Nee, aber es ist die einzige Nicht-Verbrecher-Person, die jetzt von außen kommt und genau. Einen Blick hat. Und sie fotografiert, also sie hält auch noch fest. Ansonsten ist es natürlich auch eine vollkommen irrationale. Also was will die denn da? Ja, sie hat, glaube ich... Ja gut, es wird irgendwie erklärt. Sie passt irgendwie auf das Haus von ihren Eltern auf oder sowas. Als Französin? Dieses Haus, in dem sie lebt, das gehört ihren Eltern oder so. Okay. Sie macht da irgendwie House-Sitting oder sowas. Und dann ist da noch diese Katze, aber auf die passt sie nicht auf, weil die macht sowieso, was sie will oder so. Das war auch noch, das war etwas seltsam, aber nun. Soll ich noch ein Bier aus dem Kühlschrank geben holen? Ja, klar. Ja, dann mache ich das mal ganz kurz. Was zu der Fotografin, was ich noch sagen wollte. Vielleicht komme ich auch noch drauf. Herr Schorn hat die doch auch gewusst, ne? Ich glaube, das wird angedeutet, ja. Sie muss aber diese merkwürdige Unterhaltung, dass der Sheriff so keine Ahnung hat von der Welt, führen. Also, wo kommen Sie her? Aus Paris. Paris in Frankreich, in Europa und Provence. Ah, Provence. Ist das bei Paris... ja und nein, also eigentlich nicht, aber weit weg ist es auch nicht so. Also auch so ein, eigentlich eine bemerkenswerte Unterhaltung, dass dort gezeigt werden muss. Also wir haben sehr willig mit dem Landdödel zu tun. Mhm. der sich bis zu einem gewissen Grad Dinge erklärt. Eigentlich lebt er aber auch nicht in der globalisierten Welt. Da ist er überhaupt nichts zu. Ja. Und macht ganz Anfängerfehler dafür, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Mhm. Und sowas, das ist vielleicht so ein Punkt für den Leser, der auch sagt so nach, oder auch sagen soll so, also was ist das denn für eine skurrile so Gesellschaft, die ich da gerade so reingucke. Ja, stimmt. Ja. Also sehr viele Sachen, die irgendwie reinpassen, aber eigentlich gar keine. Achso, ja, aber dann da kann ich dann an das anknüpfen, was ich jetzt gerade, also meinen Gedanken weiterführen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Dann dient die Fotografin also dazu, zu sagen, es gibt noch eine Welt da draußen, die nicht nur Russen sind, also Russenmafia ist. Es gibt Leute, die mit unterschiedlichen Sachen klarkommen. Also sie hat ja kein Problem damit, mit den Leuten vor Ort klar zu kommen. Sie kommt mit Jean wunderbar klar, kann den mal eben dazu bringen, mit ihr mitzuarbeiten. Mhm. Auch eine skurrile Geschichte, so, weil ich mache Fotos. Was denn? Ich glaube, sie hat auch, also wenn ich mich so erinnere, sie hat auch nichts gegen die Leute da. Ne? Also sie ist das nicht irgendwie arrogant oder so. Ne? Kommt nichts. Sie provoziert den Sheriff immer mal so ein bisschen, aber jetzt nicht, fand ich jetzt nicht krass oder so. Ne? Sie ist jetzt nicht, hat auch kein Dünkel oder sowas, wüsste ich jetzt nicht. Das wäre nämlich dann, man könnte die auch als unangenehme Figur, ne? Als arrogante, was ja nahe liegt, jemand, der von weit weg kommt und sowas. Das ist aber nicht. Mit französischem Akzent eigentlich sprechen müsste. Ja. Kommt gar nicht vor, wie sie spricht, ob sie gut spricht oder nicht, kommt überhaupt nicht vor. Ja. Gerade bei Franzosen ist es so naheliegend, dass sie nicht gut Englisch sprechen könnten. Ja. Das ist nicht so. Aber sie muss auch von wegen, sie denken, ich mache Pornofotografie. Ja. Ja, was ist das denn? Ja. Aber eben, sie ist nicht unangenehm, ne? Also es wäre sehr einfach gewesen, aber deswegen glaube ich schon, das stützt doch meine These, dass sie für eine Außenwelt steht, die eben nicht, also sonst kommt ja nur die Außenwelt, sind dann die Russen. Und dann wird irgendwie noch... Das ist die böse Seite. Die böse Seite, genau. Und die machen kaputt, dann, die anderen macht Kunst. Genau. auch dieses, dann wird mal ein bisschen mal auf diese Typen eingegangen, ne, die sie dann da irgendwie identifiziert haben oder diesen einen, der da an dem Baum gebunden war, dass der da und da im Knast war, in Indien und wo auch immer, überall gesucht wird oder irgendwie sowas. Ne? Also da ist ja auch dann irgendwie, diese ganze Welt ist ja letztendlich nur, im ersten Moment nur, sieht man die Welt als von Russen verseucht. Also böse, ne? Überall sind diese Typen, ne? Wenn sie irgendwo sind, dann nur um. Im Kern sind sie unbezwingbar, vielleicht können sie so ein bisschen austricksen. Ja. Aber dann zu zeigen, ich will jetzt nicht so behaupten, die Welt draußen wäre schlecht, nur dann führe ich die Figur der Französin ein, der Fotografin, die jetzt auch nicht, die jetzt nicht unsympathisch ist, ne? Und die schickt ihm doch da irgendwie so eine Einladung hinterher nochmal für ihre, oder eine Karte oder sowas, ne? Für ihre Ausstellung oder so. Ne, also, da wird es aber vielleicht auch schon wieder ein bisschen übertrieben. Also sie vor allen sagt, ich könnte für dich ein Porträt da, was ich da mache, ein Bild, keine Ahnung was, reservieren. Genau, und das kostet irgendwie ein paar tausend Dollar oder so. Also, das kann sie sich selber ausrechnen, dass ein Sheriff sich das nicht leisten kann. Das warum auch, kann sie nicht einfach so eine Kopie ihm... Ja. Oder auch... Also jetzt ein bisschen merkwürdig. Awkward, oder auch zu sagen... Also, soll doch noch gezeigt werden, dass sie auch nicht alle Tassen im Schrank hat? Oder? Ja, das stimmt, das passt da nicht so ganz. Oder auch dieses, ja, kommen Sie doch zur Ausstellung in Paris. Hä? Meinst du, der setzt sich in den Flieger für 10 Stunden, für zahlt ein paar tausend Dollar, oder weiß nicht, wie viel so ein Flug kostet jetzt von den USA nach Paris und guckt sich das dann an und fliegt wieder zurück mit seinem relativ kargen Gehalt. Ne? Aber vielleicht ist sie auch ein bisschen naiv. Vielleicht ist das etwas, was sie... Ist sie naiver als ist das eine Art, wie Amerikaner sich Europäer so ein bisschen vorstellen? Ja. Komm doch auch mal rüber. Wir sind jetzt hier und komm doch auch mal rüber und sowas. Und dann kann man sagen: What? Wie? Wohin? Ja. In die Provence? Und wie? Ich soll jetzt für 5000 Dollar ein Bild kaufen? Ja, das kann sein. Aber sie ist jetzt nicht böse. Ne? Das möchte ich als. Das ist mir wichtig, glaube ich. Und das scheint für mich auch eine Funktion zu sein. Sie ist sie kommt von der Außenwelt und ist eben keine negative Figur. Und damit kann Castle Freeman sagen, der Autor sagen, ja, ich will jetzt nicht behaupten, ihr sollt alle schön zu Hause bleiben und bloß nie weggehen, weil alles böse ist. Ne? Könnte man ihm ja auch dann Fremdfeindlichkeit vorwerfen. Ne? Ist ja auch, die Gefahr ist ja auch immer groß, wenn du dann sagst, ja, hier, diese tolle Dorfgemeinschaft, ne, so wie bei Asterix und Obelix. könnte man ja auch schnell sagen. Ne? Die sind dann die Guten und alles andere drumherum ist böse. Also bei Asterix und Obelix wird es ja auch aufgelöst. Da kommen ja auch immer Leute hin, die nicht böse sind und so. Aber du hast bei beiden Ausländerfiguren ja im Kern eine Sache, wo du sagst, was soll denn der Scheiß? Wie blöd sind die denn? Ja. Das eine halt mit der Ausstellung und mit dem Bild und keine Ahnung was. Bei den Russen, sie haben eigentlich ein riesiges Areal, so ein teures Haus und sowas. Ja. Dann kommt auch noch der Chef ans Ganze und redet mit ihm, nicht irgendwie sonst wer. Und es ist nichts in dem Haus und sowas, aber ganz wichtige Sachen sind in dem Tresor. Und vor allen Dingen, ich habe wichtige... wenn ihr da kaum seid? Ja, vor allen Dingen, wenn ich da was block... Wenn ich jetzt Russen-Mafia-Boss bin, ne? Und ich tue da wirklich in den Tresor, was weiß ich, die wichtigen Papiere rein, dann sorge ich dafür, dass da immer einer ist, der auf dieses Scheißding aufpasst. Ja. Dann soll er halt den ganzen Tag da diese Pornoheftchen lesen, das ist mir scheißegal. Oder es sind eigentlich zwei, weil einer fährt vielleicht mal eben einkaufen. Aber sonst ist da immer einer von meinen Leuten. Gebe ich dafür. Das habe ich mir auch gedacht. Das hatte ich mir auch gedacht. Hä? Wenn das Ding so wichtig ist, dann passe ich doch da verdammt nochmal drauf auf. Oder ich habe einen ganz anderen Tresor. Ne? Also, ne? Also den du nicht einfach mitnimmst oder sowas. Ne? Das stimmt. Ja gut, das ist so ein kleines... Gut, das hat er ein bisschen... Gut, er musste das ja so ein bisschen so drehen, damit es funktioniert. Damit die Handlung auch funktioniert. Aber das mit der Fotografin, da muss ich doch sagen, ja, es ist interessant. Aber sie scheint dann doch eine Funktion zu haben in dem Roman. Also jetzt als Figur nicht nur... Ich glaube, das Buch bleibt im Kopf erstmal. Ja. Also wenn ein Film rauskommt, wo irgendwie so ist, komplett auf Religion, denkt man sich, um Gottes Willen, ja. Ich dachte auch. Also komischerweise... dafür, also ich wollte das Buch einfach nur lesen, weil mir das so optisch gefallen hat. Ich habe es mit nach Hause genommen und sowas und dann habe ich das in der Liste von mehreren Büchern hier rüber geschickt. Und das war so etwas, ja, ne, wie gesagt, wie ich gesagt habe, wie es früher durchaus gewesen ist. Man geht in Buchhandlungen, sieht irgendetwas und denkt sich, dem gebe ich eine Chance, nehme ich mit. Ja. Habe ich bei den, ich habe es industrielle Buchhandlung genannt, also sowas wie Meiersche, es gibt noch tausend andere und weiter sowas, wo ich sowas überhaupt nicht mehr finde, wo ich halt eigentlich nur noch irgendwelche Taschenbücher an Romanen und sowas, wo alle schon mal gehört und sehr viel, also es steht auch Mischmasch, gute Sachen neben irgendwelchen Krams, den Hausfrauen lesen und weiß der Geier was. Das war so etwas von wegen, noch nie gehört, nehme ich mal mit, könnte was sein. Kritik war gut. Und was mir jetzt gerade eigentlich aufgefallen ist, wir hatten ja eine Ausgangsidee für diesen Podcast. Und dass wir halt gesagt haben, also was ja Bücher schwank. Wir nehmen die Geschichte und dann diskutieren wir darüber, wo muss es denn hin? Also was ist denn so? Und ne, also wenn jetzt so ein Buch eine Richtung vorgibt, wo ich sagen würde, also für mich, das hätte es sein müssen. Und daraus erfinden wir jetzt mal eine Geschichte. So extrem haben wir das noch nie so gemacht und sowas. Ich war von ein paar Büchern, die wir bislang hatten, schon ein bisschen enttäuscht. Das passte da unheimlich gut rein. Ja, gebe ich dir recht. Also wenn man sozusagen jemand hat, der es auch gelesen hat. So für sich alleine. Man hakt das irgendwie so ab und sowas. Also ich habe mich nur so ein bisschen die kritischen Fragen an das Buch gestellt, als es so ein bisschen darum ging, ja, wir müssen darüber reden. Und irgendwie sollte ich noch ungefähr wissen, worum es geht und keine Ahnung was. Und das hatte ich noch gut auf dem Schirm hier. Also haben wir ja noch ganz schön was rausgeholt aus dem Buch. Wenn hätte ich nur alleine gelesen? Ja, da hätte man es. Ich hätte dann gesagt, oh ja, nett, schön, hat Spaß gemacht, stelle ich ins Regal. Ich hätte gesagt, Western nicht schlecht. Ja. Stelle ich ins Regal und gut. Ne? Also es war. Ich widerstrebe mir jetzt das jetzt auch direkt im Bücherschrank. Ich meine, ich habe sowieso eigentlich ich habe eine kleine Sammlung von den Büchern, die wir. Und das ist so meine kleine spezielle Ecke. Die ordne ich jetzt nicht die im ganzen Bücherschrank ein. Das ist meine spezielle Ecke. Und deswegen bleibt das auch sowieso drin. Dann hat man, es ist eine schöne Reihe, die man dann irgendwie so hat. Dann denkt man so, ja, erster, zweiter, dritter, ja. Irgendwo und sowas. Auch wenn ich jetzt erst wieder da gar nicht toll fand und sowas. Aber es gehört ja rein in die Sache, weil man es halt auch, man hat es ja behandelt und keine Ahnung was. Und aber auch so, da würde ich nicht sofort drauf kommen zu sagen, von wegen, boah, das kann ich jetzt mal... Für 1,50 Euro bei Booklooker eingeben. Also ich habe, als ich es zugeklappt habe, als ich es fertig also durchgelesen hatte, so der Schluss, ist natürlich hat auch einen schönen, versöhnlichen Schluss, passt natürlich dann zu dem Buch bisher, also zu der ganzen Geschichte, habe ich es zugeklappt, das weiß ich noch, das war so ein ne? War schön. Ja. Und ich beurteile ja Kunst immer, also jetzt Bücher und Filme vor allen Dingen, danach, ob ich, also wenn ein Film gut ist und ein Buch gut ist, dann bleibt nach dem Abspann bzw. nach dem Zuklappen noch was da bei mir. Ne? Das hat irgendeinen Eindruck hinterlassen. Also nicht im Sinne von, oh, das war aber schlecht, sondern halt, ich sag mal am Beispiel von einem Film. Ne? Das Schlimmste ist natürlich bei einem Film, wenn ich rauskomme und sage, boah, was für eine Kacke. Ne? Aber das Zweitschlimmste ist, wenn ich rauskomme und sage, so, was machen wir jetzt? Ja. Ne? Ich möchte von einem Film in irgendein, das ist egal was jetzt erstmal, ne, ist jetzt unabhängig vom Genre, es kann sein, dass ich da rausgehe und sage, boah, was für Explosionen. Ich kann aber auch sagen, boah, was haben wir gelacht oder boah, was habe ich geweint, ne, was war das, hat mich das berührt oder so. Aber das möchte ich. Ich möchte was mitnehmen. Und das ist bei einem Buch genauso. Wenn ich zuklappe, möchte ich, dass ich so, ach, ne, dass da noch was da ist. Und das ist jetzt nicht super stark, dieser Effekt bei diesem Buch, aber es war auch da. Es war ein wohliges, schönes Gefühl. Hat eine Funktion erfüllt, dann ja. Dann deswegen wird es auch in meinem, ja, natürlich auch in meinem Bücherschrank einen Platz finden. Aber ja, so habe ich früher, also ich hatte früher einen guten Freund, auch komische Geschichte, aber einen guten Freund. In Osnabrück haben wir immer im Arthouse, ausgesuchte Filme, aber auch davor noch in ganz kleinen, da gab es noch ganz kleine Kinos, besucht und hinterher ist man noch in die Kneipe gegangen und sowas. Und so war der Film im Grunde das Vorspiel für den Abend. Und das ist natürlich, gab auch hinterher mit anderen Leuten und sowas, wenn man halt irgendwelche Filme gesehen hat und sowas, oder auch mit anderen Pärchen oder sowas, geht es hinterher raus. Und wie fandet ihr? Naja, und die ganze Stimmung war auf einmal kaputt und so, ja, bis morgen. Ne? Und das ist auch das Gegenteil und sowas. Aber es ist heute auch schwieriger, gute Filme vielleicht im Kino zu finden. Ich habe da für mich ein schönes Beispiel, war damals, da war ich auch noch, weiß ja nicht, weil ich da war, aber der mit dem Wolf tanzt. Aha. Den habe ich dann mit Freunden vom Handball zusammengeguckt im Kino und dann kam man raus und es hat erstmal keiner was gesagt, weil also alle so ein bisschen beeindruckt waren noch. Ne? Der Film hat mich damals im Kino beeindruckt. Oder die anderen auch, ne? Das war schon irgendwie eine große Nummer, ne? So, und da muss ich immer dran denken, dieses, wie wir da rauskamen und dann standen wir erstmal alle zusammen. Das hat erstmal keiner was gesagt, weil keiner was sagen konnte, weil alle so ein bisschen noch so mitgenommen waren. Also man hatte was mitgenommen, ne, aus dem Film. Das ist für mich so ein, ja, ich denke an diese Situation, ne? Oder, ja gut, den Herrn der Ringe, den ersten Teil, da hatte ich auch echt vorher Schiss, dass es schlimm wird, ne, wenn man, wie ich das Buch so toll findet. Und ich war erstmal erleichtert. Gute Umsetzung, gut gemacht. Und aber auch so, oh, ne, das möchte ich gerne. Ne? Oder kann mir auch der Bauch wehtun vom Lachen, wenn es ein lustiger Film ist. Ist egal. Dann erzählst du dir den Abend noch die ganze Zeit die Witze wieder gegenseitig, ne, die Sprüche. Auch alles okay. Aber es muss halt was bleiben. Das ist für mich so mein ganz persönliches Kriterium. Also ich bin leider so lange raus aus Kino besuchen, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das. Und meine Frau möchte jetzt auch nicht so das schwierige Zeug sein, was ich verstehen kann, aber ich stoße gerade auch nicht da drauf. Aber mit einem Bekannten hat man damals Grüne Wüste hatte ich gesehen. Deutscher Film und sowas, der mit Heiner Fähig und Martina Gerlich, also ich glaube, ein Abschlussfilm eigentlich, aber hochgradig besetzt, so wunderbar umgesetzt, tolle Landschaftsbilder und kleine Kinder, die gegen eine Krebserkrankung kämpfen, verlieren und haut so richtig rein und sowas. Und das war ein kleines Kino in Osnabrück, die sich hinterher zusammengeschlossen haben zum Cinema Arthaus. Das heißt, wir waren 15 Leute da und sowas und dann ging es raus und die Hälfte heult. Ja, gut. Ja. Naja, wo du echt sagst, ich war schon auf Beerdigung, wo die Stimmung besser war. Ja gut, und aber hast, dann... Und du denkst weiß. Auf einmal, ja, ich kann das total verstehen. Ja. Also wenn ich den Film gezeigt habe und sowas, selbst da, die Leute haben immer noch geheult, als sie das gesehen haben und sowas. Ist so ein Ding, ist so ein spezielles Kinoding auch und sowas. Ich weiß, ich glaube, so gut ist er gar nicht bewertet worden, als er mal im fernen ZDF mal lief und sowas. Lief, glaube ich, auch nur einmal oder zweimal, extrem wenig und sowas. Finde ich einen großartigen Film. Aber ja, hat man nicht so oft. Ja, also, ja, ich muss auch sagen, gut, ich gucke ja gerne Science-Fiction-Gedöns und Fantasy und sowas alles. Und ich muss Ihnen sagen, inzwischen, ja, ich sag mal so, eigentlich, was Science-Fiction angeht und Fantasy, leben wir ja filmtechnisch im Paradies mit den Möglichkeiten, die die CGI und so bietet. Aber es ist oft so langweilig. Ich habe letztens, da habe ich einen Trailer geguckt von Aquaman, ne? Ist ja auch im weitesten Sinne Fantasy, ne? Und dann siehst du dann so eine Schlachtszene und es sieht alles wie immer gleich aus. Alles ist bunt, ne? Aber es ist alles das Gleiche, ne? Es ist, ich denke mir, mein Gott, ihr müsst doch mal irgendwie euch mal was Neues ausdenken. Das finde ich halt schade. Deswegen ist es schwer, mal einen vernünftigen Film zu gucken. Ja, also es wird viel produziert gerade und wenn du es durchschaust, merkst du von wegen, ja, hier wird wieder Schema F und hier wird wieder Schema F und sowas. Und hier wissen die Leute auch, das ist jetzt die dritte Staffel. Wir hauen jetzt mal nicht unsere geilsten Ideen raus, weil es die dritte Staffel ist. Da gibt es fünf und so und dann machen wir lieber diese lustigen Ideen in der nächsten Serie, weil wir müssen auch in 10 Jahren noch Geld verdienen und so weiter und so fort. Und das merkst du manchen Geschichten, finde ich, schon an. Während du aber ein Publikum natürlich hast, in meinem, deinem Umkreis, die Netflix-affin sind und weiß der Geier was und halt immer danach gehen, was sie als nächstes gucken, was sie gerade für eine Serie gucken und sowas, wo ich irgendwann ausgeschert bin und gesagt habe, ich muss nicht das nächste quietschbunte Irgendwas-Serie in 24 Folgen am Stück gucken und sowas, wenn ich sage, im Grunde packt mich das gerade nicht. Also so, also meine Frau ist da teilweise besser, diese die amerikanischen Serien nach teilweise einer Folge in Grund und Boden zu reden. Irgendwas mit einem Computer-Hacker, der, ich glaube, der auch jetzt gerade hier Queen macht. Ich komme auf den Namen nicht, da habe ich sowieso nicht drauf und sowas, aber da gibt's, der hat vorher einen Hacker gespielt und sowas und dann ich glaube, es war die Serie und sowas, wo die dann auch sagte, ja, und jetzt kommen wieder Schwule vor und natürlich ficken die sich hart. Weil das immer gerade vorkommt, wenn irgendwelche Schwulen kommen, die kommen in der zweiten Folge, ficken die sich hart. Und du sollst dafür halt irgendwie darüber schockiert sein. Und du denkst, ja. Ja. Wenn du so die Serie aufdröselst, habe ich auch keinen Bock mehr. Wieder gesund ist, glaube ich, wenn man sich ein bisschen dann auch mal von distanziert und lange mal sagt von wegen, also ich bin auch komplett raus bei diesen Superman-Tausenden von Serien. Ja, ich habe da auch, ich habe letztens mal Black Panther geguckt im Kino, war ich mit meinem Sohn, glaube ich, oder vielleicht alleine, weiß ich ja gar nicht, aber auf jeden Fall, das war halt Popcorn-Kino, ne? Jetzt die Frage, ob es gutes Popcorn-Kino war. Ja, schon. Ich fand es ganz, so halb. Ne? Also, ich meine, es gibt ja das Zeug, wo du, glaube ich, rausgehst und du bist einfach willig unbefriedigt, weil du sagst, also ich habe es nicht verstanden und was. Nee, so war es nicht. Ich fand es interessant, weil es ja halt mal um einen Superhelden geht, der aus Afrika kommt. Ne? Und das ist dann die Idee, dass es in Afrika eine versteckte Hoch-Zivilisation gibt. Ne? Also einfach mal dieses ganze Bild umzudrehen, ne? Was wir so haben mit unserer westlichen Dominanz. Okay. Ne? Der CIA hat super tolle Geheimcomputer-Mittel. Und die haben einfach mehr, ne? Das ist halt so eine Science-Fiction-Kultur, ne? So, die Idee fand ich eigentlich mal ganz cool, ne? Dass man einfach mal, man hat ja, da habe ich auch gemerkt, was man ja selber für Seh- und Denkgewohnheiten hat, ne? Dieses, dass halt Afrika, das Afrika, was man erstmal so sieht, ist tatsächlich, dass Afrika Leute so wie diese, mit ihren Schildern und ihren Speeren so, ne? Das Exotische, aber auch irgendwelche komischen Rebellentypen mit Kalaschnikows. Und dann aber auf einmal wird das halt ein bisschen gebrochen. Diese Darstellung von diesem Land, ich habe vergessen, wie das heißt, ist aber sehr Disney-like, ne? So wie so ein Disneyland. Okay. Fand ich wieder ein bisschen schade, ne? Aber ja, ne? Ich habe nicht so viel erwartet vom Film, bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ja, ne? Also die ganzen Superhelden-Dingern, da bin ich auch relativ raus. Das sind mir auch, den wiederholen, also dann gibt ja jetzt irgendwie den dritten Spider-Man, ne? Also die Geschichte wird ja zum dritten Mal erzählt und dann irgendwann verliere ich dann halt den Überblick. Gut, ich bin jetzt nicht so raus als Spider-Man-Fan, das ist auch nicht, ne? Aber naja. Ja. Also das ist, also ich gucke auch nicht mehr für Serien gucken, sowieso nicht, weil einfach, also ich habe mir gesagt, wenn ich meine Masterarbeit abgegeben habe, wenn dann The Witcher als Serie kommt auf Netflix, dann gönne ich mir vielleicht auch mal so ein Netflix-Abo, vielleicht mal für eine Zeit. Aber vorher nicht, weil ich muss die Arbeit ja noch schreiben. Ja. Und wenn ich eine Serie gucke, dann nachher, dann, ich habe Angst. Weil ich schon wieder von Binge-Watching, was ja neudeutsch so heißt, quasi wieder weg bin, aber ich im Grunde wahrscheinlich schon unheimlich lange wieder weg bin, habe ich vor 10 Jahren wahrscheinlich gemacht mit Monk und Fringe und was nicht alle gegangen und sowas. Ja. Und da von wegen, es war auf einmal alles verfügbar und von wegen, ja, komm, ran mal durch. Und dann danach wurde es eigentlich so zu so einem Geschäftsmodell, aber auch zum Modell, wo die Leute sagten, wir machen es jetzt irgendwie so nur noch so und rums und hier hast du eine Serie und da hast du eine komplette Serie mit, wo du echt denkst, naja, also, aber das wird da auch gezogen halt auf so unheimlich viele Folgen, die Geschichte. Ja. Und man hätte doch viel. Und irgendwie so bei Westworld war es so, die erste Staffel war ganz lustig, weil es auch ein bisschen Kant gewesen ist, was die da gemacht haben, ohne es zu sagen. Wo aber auch irgendwie ist, naja, nach der ersten Staffel ist das Thema durch. Was wollt ihr in der zweiten denn machen und sowas? Und da wird dann gesagt, naja, es werden aber auch Landschaften gezeigt, das ist auch ganz lustig und wird komplett abgeschliffen von der eigentlichen Geschichte und sowas, hat mich immer noch nicht so bewogen, jetzt das gucken zu müssen. Ich glaube, wir haben eine Folge und dann da, ihr wisst auch nicht genau, was ihr machen wollt und wird. Aber was dann witzig gewesen ist, dass dann Qualität komischerweise wieder durchscheinen kann. Und zwar, also sowieso, Tatortreiniger hatte immer Qualität, gab es immer nur 3-4 Folgen, glaube ich, als eine Staffel oder so, das war immer okay. Oder Jennifer, Sehnsucht nach was Besseres. Auch schön, auch auf NDR, auch nett. Also deutsche Serien, aber dann auch, also auf eine gewisse deutsche Art, aber auch schön. Aber was ich letztens gesehen habe, war The Connors, also Roseanne nach dem Ausstieg oder dem Rausschmiss von Roseanne. Ich hatte bei der 10. Staffel Schwierigkeiten. Die 9. war das, wo sie früher gesagt haben, Jumping the Shark, es gibt da eine Serie, ich weiß nicht mehr, welche es ist und sowas, aber da wird gesagt, wo ist diese Serie gekippt? Ja, da, wo der eine vom Hai angegriffen ist und er springt drüber und deswegen sagen die in Amerika Jumping the Shark für den Punkt, wo eine Serie gekippt ist. Das war eigentlich bei Roseanne die allerletzte reguläre in einer Serie, die 9. Staffel, wo sie einen Lottogewinn hat und es nicht funktioniert. Also sie sind weit weg davon, noch irgendwie die Arbeiterklasse abzubilden oder deren Probleme und bla und bla. Das geht gar nicht mehr. Dann gibt es die 10., da wird die 9. als Traum dargestellt und dann ist die 9. halt nicht existent, so nach dem Motto, ist alles Blödsinn, was da gelaufen ist. Wo du auch denkst, okay, dann muss ich die 9. nicht gucken, schön. Ich hatte meine Probleme mit der 10., weil Roseanne als Trump-Befürworterin und auch mit einem brachialen Humor da rangegangen ist. Da habe ich 2 Folgen gesehen und dann, also ist mir, passt mir nicht mehr so rein. Und so wenig, wie ich die 9. gesehen habe, möchte ich dann die 10. sehen. Dann gab es, wie gesagt, die neue Serie sozusagen mit dem gleichen Ensemble, außer Roseanne und sowas, im gleichen, die ist gut. Und ich sehe die Serie und denke auf einmal, herzlichen Glückwunsch, die ist gut und sowas. Ne? Also Roseanne ist gestorben an einer Pillenüberdosis, wo ich denke, woran auch sonst in Amerika, ne? Ja, also, richtig. Und ja, wie ist das zustande gekommen? Ja, logische Erklärung. Und du denkst so, ja, ihr seid genau da gelandet, ohne die Hauptdarstellerin, die immer gesagt hat, es ist meine Serie und es dreht sich eigentlich nur um mich. Genau dahin, wo es irgendwie genau funktioniert und sowas. Also, und man, auf einmal sagt man sich von wegen, ja, die erste Folge fand ich gut und mal gucken, mal die zweite Folge. Aber man hebt sich das so ein bisschen auf. Ja. So dass man sagt von wegen, ah, jetzt mal wieder und sowas. Und eben nicht Binge-Watching, nicht irgendwie, ich weiß nicht, wie willst du das machen, sonst den ganzen Sonntag drauf haben. Ja, ich fand das damals, als wir mit Game of Thrones angefangen haben. Als wir, du und dein Sohn, oder? Meine Frau und ich, war mein Sohn, für meinen Sohn ist das noch nichts. Das ist ein bisschen zu hart. Da haben wir, da gab es die bei iTunes zu kaufen. Da hatten wir noch unseren Mac, als Fernseher auch, ne, einen großen iMac. Und dann haben wir immer die einzelnen Folgen gekauft, ne? Für 1 Euro noch was oder sowas, ne? Und die kamen aber auch wirklich dann erst raus, wenn die regulär bei bei ihrem Sender HBO oder was gelaufen waren. Ne? Habt ihr auf Englisch geguckt oder auf Deutsch? Nee, auf Deutsch. Okay. Aber es kam wirklich, da kam jede Woche eine Folge raus. Nicht die ganze Staffel auf einmal. Okay. Ja, ja. Und das war irgendwie mal ganz cool, ne? Weil wir haben dann auch schon mal, haben wir mal eine Woche nicht geguckt oder zwei, dann hatten wir ein bisschen Reserve, dann haben wir auch mal einen Abend, ne? Ach komm, eine Folge gucken wir noch, ne? So am Wochenende, ne? Ja. Haben wir da auch mal drei Folgen, oder das ist natürlich gleich, gut, die Folgen sind immer relativ lang, ne? Also so eine Stunde oder sowas. Ja, das haben wir dann auch mal gemacht, ne? Aber ich fand dieses, es kommt jede Woche eine raus, eigentlich ganz gut, ne? Da hast du dich auch drauf gefreut. Ja, eben. Wenn dann Cliffhanger war, boah, Mann, ey, nächste Woche, ich muss sofort gucken. Ja? Und ich finde Game of Thrones als Serie auch tatsächlich, also ich habe noch die Bücher gelesen und finde es auch ganz gut, weil das ist so arschteuer, diese Serie, da können sie jetzt sich keine Spielchen erlauben. Und das ist ja auch von klar, das ist von vornherein klar, so und so für Staffeln, dann ist Schluss. Finde ich auch ganz gut. Sie können es nicht in die Länge ziehen. Ne, noch künstlich oder so. Sondern die Geschichte ist dann erzählt. Und das finde ich eigentlich auch mal ganz gut für eine Serie. Weil dieses Ziehen, und irgendwann hast du diesen Jumping the Shark-Punkt, ne? Manchmal, wenn man merkt, jetzt haben sie es, ja, jetzt irgendwann ist es einfach zu langweilig, weil die Simpsons sterben ja auch gerade irgendwie, ne, so als Serie, weil es einfach zu lange ausgewalzt wurde, ne, ist dann nichts mehr, kommt nichts Neues mehr, irgendwann ist die Geschichte erzählt. Und deswegen finde ich es ganz gut, wenn man von vornherein sagt, wir haben eine Geschichte und wenn wir die erzählt haben, ist es zu Ende. Hm? War bei Roseanne oder The Connors natürlich nicht schlecht und sowas, dass sie jetzt eine lange Pause einfach hatten. Mhm. Alle Leute sind noch verfügbar, die sie brauchen. Und hast neue Probleme in derselben Gesellschaftsschicht. Ja. Und so geht es natürlich irgendwie weiter. Na gut, dann haben sie sich quasi wieder ein bisschen so eine Frischzellenkur, ne? Durch die Pause, ne? Dann haben sie wieder was zu erzählen. Ja, das ist natürlich gut. Finde ich gut. Ich glaube nicht, dass das auch so. Es gibt ja bei Blogprojekten, kann man ja vielleicht auch so sehen, ne? So, dass man sagen muss, naja, das ist eine Grundidee und die hält halt so und so lange. Und da muss man auch ehrlich sagen, war es jetzt und Ende im Gelände und puff. Wobei ich beim Bloggen immer so fand, es fände ich eigentlich schade, irgendwie zu sagen, das war's jetzt und sowas. Oder ich möchte halt ein bisschen am Ball bleiben. Also gerade bei Leuten, die sagen, ich bin attackiert worden und sowas, jetzt schmeiße ich alles hin, weil Shitstorm hat mich erreicht und darum gehört, sollte es ja nicht gehen, ich wollte ja nicht angegriffen werden, bla und blub und sowas. Dann denke ich mir, ist natürlich eine individuelle Entscheidung, darf jeder machen, aber ja, ich stand auch schon mal im Spiegel, weil... Ja, mit dem Foto. Ja, und dachte auch, ja, da muss jetzt durch. Also, es war nie die Idee zu sagen, jetzt stelle ich meinen Blog ein. Jetzt stehe ich da, ist der Lächerliche und keine Ahnung was, darum ging es mir nie und sowas. Ich wollte immer so am Ball bleiben. Also ich finde, es ist eine Idee... Man kann einer Idee weiter folgen. Ja, aber... Wenn du jetzt eine Serie hast und du musst... Wenn es ein bisschen an der Realität gleich... Weil das Leben geht ja auch weiter. Ja, aber du musst, wenn du eine Serie hast und da ist ja eine gewisse Grundgeschichte drin, ne? Wie jetzt das mit der Arbeiterklasse bei Roseanne oder bei den Simpsons, wo es... Das geht nicht wie jede Serie. So, ne? Eine Satire auf die Gesellschaft auch ist, ne? So. Und du musst immer produzieren und produzieren und produzieren. Irgendwann geht's dir aus. Irgendwann hast du dir jeden Witz gemacht. Irgendwann hast du jede Geschichte erzählt. Und wenn du jetzt sagst, okay, denn jetzt für die neue Serie, wenn die eine Pause hatten und es hat sich ja die Realität verändert. Also, die sie eigentlich abbilden, also diese, in Anführungsstrichen abbilden, ne, um die es geht, dann ist ja gut. Dann können sie ja wieder, haben sie wieder eine neue Geschichte sozusagen. Ne, dann ist ja, die Geschichte hat sich verändert. Dann können sie wieder was, haben sie was zu erzählen. Aber ich habe den Eindruck, bei diesen ganz langen Serien ist es halt einfach irgendwann, es ist halt nur noch Wiederholung, ne? Und dann wird es auch irgendwann langweilig. Und dann, ja gut, dann hast du natürlich den Verwertungsgedanken, die versuchen, die Kuh so lange zu melken, wie sie Milch gibt, ne? Ne? Aber dann, das tut der Serie, der Geschichte dann nicht gut. So meine ich das, ne? Ich weiß jetzt nicht, seit wie vielen Jahren ich nicht mehr die Simpsons gucke. Also insofern kann ich auch schon lange nicht mehr. Es ist wohl sehr, sehr... Ich weiß nicht, warum ich sie früher geguckt habe, aber ich musste ja scheinbar auch... Früher waren sie ja politischer und bissiger. Das war eigentlich so deren Ding. Und das hat sich wohl... Die versuchen sich wohl ein bisschen an Family Guy so anzupassen. Also ich habe die Kritik gehört, dass sie halt nicht den Humor von Family Guy hätten und sich auch nicht großartig entwickelt hätten und immer noch so bräsig wären wie früher. Dass das denn ein Problem wäre, dass es eigentlich zu langweilig ist. Aber es fehlt der Biss, es fehlt so ein bisschen der Biss, ne? Wohl. Also ich habe jetzt auch schon lange keine Folge mehr geguckt. Irgendwann ist es ja auch mal gut. Apropos, kannst du mal gucken, wie viel Zeit wir noch? Ich glaube, irgendwann ist die SD-Karte voll. Eine Stunde 43, also wir sind schon ordentlich dabei. Ja. Und da wir das Buch durch haben. Ja, sollen wir den Sack zumachen? Ja, ja, würde ich sagen, vielleicht schaffen wir es in, zum nächsten Sabbatical ja. noch ein Buch zu lesen. Es ja. soll ja ab und zu noch Bücher geben. Mhm. Ja, aber ich denke mir, wenn man das bespricht, was man so eigentlich auf dem Schirm hat und keine Ahnung was, ist auch das eigentlich ein... man muss es, glaube ich, nur umsetzen. Also so weit wohnen wir nicht auseinander und so weiter ja, und so fort. Ich habe ja jetzt hier mein Studio quasi in ja. der Küche. Ja. klappt auch gut. Nachher können wir noch ein Bierchen trinken gehen oder was ja. essen oder so. Ich habe hier eine gute Auswahl an Möglichkeiten. Ja, siehst du. Duisburg gibt was her. Ja, vor allem hier Düssern und Neudorf ist schön. Bleiben Sie uns gewogen. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Schwank.